Claudis und Pons heitere Lesung. Ja, jede Zelle. Jede? Fast alle, außer die... Was ist denn mit denen ohne Zellkern? Können die sich auch glücklich fühlen? Ja, aber die Nörglerzellen nicht. Was sind denn Nörglerzellen? Das sind Zellen, in denen nörgelspezifische Gene exprimiert werden, die sich... Inhibitorische Neuronen? ...nicht wohlfühlen können. Vielleicht? Nein, Arschzellen. Arschzellen? Ja. Also eher so die Epithelzellen, die verhornten oder die unverhornten? Man weiß es innen nicht. Innen oder außen? Wer will Tee? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, wir können nicht gleichzeitig Axel Stoll und jede Zelle meines Körpers ist glücklich anhören. Das gibt bei mir so ein hier, ne? Okay. Ja, sehr geehrt Hix Organismix. Hallix Hörix. Wir melden uns wieder. Mal wieder. Mal wieder und schenken euch unsere Zeit. Das ist nett von uns. Ja. Und rauben euch eure. Genau, bestehen euch eure für eine neue Lesestunde. Das bleibt unser Geheimnis. Ja. Wenn wir das preisgeben, haben wir sofort alle Geheimdienste am Arsch. Oh, ja, dann sollt ihr es vielleicht nicht auf YouTube veröffentlichen. Wäre mal nur mein Tipp. Wir sind heute zusammengekommen, um euch eine Lebenshilfe anzubieten. Mein Gott. Ja. Das ist heute unsere Lebenshilfe. Wir hatten ja schon mal Special-Folgen, wo wir zu einem Thema mehrere Bücher oder Quellen bearbeitet haben. Zum Beispiel das Ernährungsspezial, Folge 23. Heute gibt es also das Lebenshilfe-Spezial, damit ihr eure verkorksten Normalo-Leben endlich in den Griff bekommt und so ein bisschen mehr auf Linie und auf Meridian und auf Schwingung und ja, auf Frequenz. Wie sagt man? Matrix-Ebene auch. Ja, auf gleicher Schwingungsebene kommt. Mhm. So. Dafür wurde uns von sehr verdientix Hörix wieder gutes Material zur Verfügung gestellt. Überhaupt kam in letzter Zeit eine ganze Menge an. Vielen Dank dafür. Ja, wir müssen das jetzt alles stückweise abarbeiten. Ja, die zu bearbeitenden Türme werden immer höher. Mhm. Faszinierenderweise, wenn wir Bücher ausgelesen haben und der Absender die nicht zurück möchte, haben wir es bis jetzt zweimal so gemacht, dass wir die in Kartons gestellt haben, auf die Straße gestellt und drüber geschrieben haben, zu verschenken, Vorsicht, übler Schund. Und irgendwie scheint das die Leute anzuziehen oder die stehen einfach drauf, wenn es was umsonst gibt. Jedenfalls hat es keine 24 Stunden gedauert in beiden Fällen, bis alle Bücher weg waren. Ich glaube aber, irgendwann will ich auch mal so eine Bücherverbrennung machen, dass wir dann so ein kleines Feuerchen machen und das filmen. Aber das ist so ein bisschen Nazi-Style, das weißt du, oder? Nein, das ist es nicht. Doch. Nein. Heinrich Heine hat gesagt, wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man am Ende auch Menschen. Ja, Heinrich Heine hat auch noch eine ganz andere Menge dumme Scheiße erzählt. Insofern ist das nicht unbedingt maßgeblich. Nein, das ist Quatsch. Du bist Quatsch. Deine Mutter ist Quatsch. Deine Mutter ist eine stinkende Hure. Deine Mutter ist Prostituierte von Beruf. Bachelor. Master in Prostitution AD. Ja. Nun, eure Chakren sind noch nicht aligned und eure Frequenzen sind noch nicht richtig einfrequenzt. Das wissen wir. Das haben wir uns so zusammen gechannelt. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir helfen euch da mal. Mhm. Und uns geholfen, muss man wissen, beim euch helfen, haben diesmal Johannes. Er hat nicht gesagt, dass wir... Nein, der hat gesagt, wir dürfen ihn Johannes nennen. Ja, gut. So, dann Olli. Ein besonderer Xyrix Dix uns aufgesucht hat. Bei unserem Live-Auftritt. Ja, extra für uns. Deswegen besonders schöne Grüße an Olix. Ja, und vom guten alten Dackel. Ja, der Dackel ist natürlich ein besonderes Xyrix auch, weil wir von dem schon so viel verwurstet haben. Ja. Unter anderem Folge 26, die Dianetik, Folge 32, den Axel Stoll und so weiter. Und jetzt sind wir bei Folge 37, ist das richtig? Ja. Abgefahrene Scheiße, ey. Ja, wir haben uns gestern erst überlegt, dass wir vor 37 Folgen nicht gedacht hätten, dass sich irgendjemand das hier freiwillig antut. Nun ist es aber wohl doch so. Und deswegen... Wer mit großer Macht kommt große Verantwortung und wir haben jetzt einfach die Verantwortung, euer Leben besser zu machen. Und das machen wir heute. Wir haben drei große Themenbereiche. Das erste ist gefährliche Meditation, das zweite ist ein Paar werden, also Beziehungsratgeber, und das dritte ist Naturgeister im Zauberkreis der Devas. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, ja, oder? So, dann fangen wir doch mal an mit der gefährlichen Meditation. Wir haben uns schon im Voraus von Johannes sagen lassen, dass das hier so die einen Crackpots verkloppen, die anderen Crackpots ist. Ja, Marke Flat Earthers machen sich über Geozentristen lustig und umgekehrt. Also im Prinzip zwei Clowns, die sich mit Clownhämmern verkloppen. Man sieht, man hört das jetzt am Titel nicht, aber es ist natürlich eine Hardcore-Christin, die hier die Esoterik zu verunglimpfen wünscht. Und das ist jetzt ja relativ witzig, dieses Konzept, finde ich. So, wir haben also ein schwarz-weißes und tristesse andeutendes Bild, eine Straße ins Nirgendwo. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade Meditation das ist, was zwar begrifflich gerne mal von den Esoterikern gekapert wird, und natürlich auch mit diversen esoterischen Praktiken assoziiert ist, aber als solches eigentlich ein neutrales Konzept, das auch von normalen Leuten benutzbar ist und eben das ist, was von all diesem ganzen Mist am wenigsten gefährlich ist. Also das heißt, dass ein Mensch sich friedlich hinsetzt und sich konzentriert auf sich selber zum Beispiel, gut, oder auf Einhörner oder was auch immer für einen Scheiß die Leute da wollen, das ist das, was am allerwenigsten Schaden anrichtet von allem. Also da wird keiner mit Ohrmagneten statt richtiger Medizin behandelt oder mit Nadeln, naja, oder mit Globuli. Naja, die Ohrmagnete-Diät war ja auch, tun Sie sich Ohrmagnete in die Ohren und essen Sie zusätzlich noch die Hälfte. Ja, ja, ja. Nun, also wir haben hier eine Straße ins Nirgendwo mit so kaputtem Asphalt und einem halbtoten Baum, der keine Blätter mehr trägt und Wolken und Nebel und alles schwarz-weiß. Und darauf steht in dicken roten Lettern, gefährliche Meditation. Befreiung aus der Macht von Heilern, Gurus und Götzen. Das Ganze ist aus dem Miriam Verlag und von Frau Renate Frommeier. Ja. Frau Renate Frommeier ist auch hinten drauf zu sehen, aber das ist dein Metier. Ja, die ist zusammen mit einem Herrn Ketzerklöten. Das kann man ja nicht so viel. Und das, sie wohnt offensichtlich in der Creepy Street, steht da. Hm. Nein, Creepy Street heißt das Foto. Ach so, und das ist das Copyright heißt Lasse designen. Nicht zu verwechseln mit Lasse Samström, dem schwedischen Sexminister. So, wer weiß das besser als ihr? Ja, auf der Rückseite sitzt Renate Frommeier. Das Gesicht sieht so aus, wie man aussieht, wenn man gerade erwischt wurde, während man Schmuddelheftchen guckt. Und, ja, aber die ist auch echt ganz schön unansehnlich. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist sie schon lange tot. Das Buch dürfte nicht mehr das allerneueste sein. Aber ich glaube schon, dass das Noch nicht so 2014, eigentlich. 2 Jahre. Naja, gut, dann doch. Also, 20 Jahre lang bewegte sich Renate Frommeier mit ihrer Familie in esoterischen Eierspeisekreisen. Nachdem Wohlstand und gesellschaftliches Leben ihr keine Erfüllung brachten, obwohl sie mehrere Drohbriefe an das Universum geschrieben hatte, suchte sie die Lehre mit Hatha-Yoga und transzendentaler Meditation zu finden. Ja gut, dieses ist nur tun. Das haben doch die Beatles gemacht, diesen Scheiß. Dieser, keine Ahnung. Dachte, ist dieser dicke. Keiner von den Beatles war dick. Nein, dieser dicke Typ, der das erfunden hat, transzendentale Meditation. Deine Mutter? Und ich muss gleich mal nachgucken, wer das war. Jedenfalls ist das ein, der ist unfassbar reich dadurch geworden. Immer mehr esoterische und okkulten Stuhlpraktiken beherrschten ihr Leben. Schließlich geriet sie auf der nie enden wollenden Suche nach Glück und Harmonie mit ihrem Mann, Herrn Keuschklöte, in den engeren Kreis um Mutter Mera, die sich als Avatar, als Wiedergeburt der Göttin Kali, weltweit verehren lässt. Aha, natürlich. Renate Frommeier gibt nicht nur Einblicke in die Welt der Gurus, Geistheiler und Götzen, sondern legt auch die Strategien offen, durch die suchende Menschen in das Netz okkulter Mächte gezogen werden. Sie erklärt unter anderem die Hintergründe spektakulärer Meditationstechniken, zum Beispiel des yogischen Fliegens. Mhm. Ja, das sind Leute, die im Schneidersitz hopsen. Ich kann yogisches auf die Fresse fliegen. Ja. Bin ich sehr gut. Ich kann auch im Schneidersitz hopsen, das geht. Und beleuchtet die Gefahren für Leib und Leben, die aus der Verstrickung mit New Age-Praktiken resultieren. Wie sie letztlich aus den okkulten Bindungen befreit wurde, warum Reiki, Engelbefragung, Magie, spiritistische Praktiken, Hypnose und Homöopathie mit dem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren sind, wird in diesem Insider-Bericht deutlich. Eieieiei. Oh, das ist aber. Da weiß man gar nicht, wer von wem man will, dass man gewinnt. Also wenn ja, man zum Beispiel diese ganzen Homöopathie-Motis, wenn man denen klar machen würde, na, der Jesus findet das nicht so in Ordnung. Das ist wie Hooligans gegen seine Fist. Ja, so kann man sagen. Kannst mal die Widmung vorlesen. Ja, Renate Frommeier, wahrscheinlich hat die sich auch umbenennen lassen, ja, widmet nämlich dieses Buch in tiefer, dankbarer Liebe. Gott. Er wird sich sehr freuen. Dem heiligen, dreifaltigen Gott, dem Schöpfervater, der mich von Ewigkeit her und auch von dem her gesehen geliebt und gewollt hat. Seinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, der auf Geheiß des Vaters auf diese Welt kam und mir durch sein Leben, sein Leiden und sein Sterben sowie seine glorreiche Auferstehung den Weg zum Vater wieder geöffnet hat. Dem Heiligen Geist, der immer mehr mein Herz mit seiner Liebe entzündet. Da solltest du jetzt Christian Woman von Type of Negative machen. Der neues Leben schafft. Gott, Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Darum vergesse ich, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Ein Sandwich mit Jesus Christus drauf. Lecker. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Etc. Okay. Ich ahne schon, dass wir jetzt gleich mit Bibeljauche besprüht werden die ganze Zeit. Der Johannes, der kommt doch aus Ulm, oder? War der Johannes, was bist du denn eigentlich vom Beruf? Täufer? Kleiner Bibelwitz. Okay. Weg und Ziel der dunklen Mächte. Mein erster Schritt in die Esoterik, Yoga. Oh. Mache ich übrigens auch sehr gerne. Nein. Doch, jetzt darf ich es nicht mehr, aber ich mache es grundsätzlich sehr gerne. Einstieg in die Meditation, unser Leben im TN-Zentrum, Ausbildung zur Meditationslehrerin. Mutter Mera im Schatten des Todes, Entscheidung für Jesus Christus. Und dann einige Aspekte der christlichen Meditation. Mm. Oh, oh, oh. Okay. Fangen wir mal an mit dem Vorwort. Da sagt mal wieder jemand aus der Bibel, du hast mich... Warum? Aus der Bibel, dachte ich. Das ist aber Kill Bill. Ja, ich wollte das Drama ein bisschen aufzeigen. Du hast mich betört, oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt, überwältigt und von... Seit dem Juni 2010 zeigt der Fernsehsender KTV immer wieder mein Zeugnis, das 20 Jahre in der Esoterik- und Okkultismus-Szene umfasst. Oh ja, KTV ist geil. Das ist doch dieser Opi, oder? Ist das KTV? Ich glaube schon. Ist das nicht Bibel-TV? Nee, das ist der Opi. Wieso haben wir eigentlich nicht KTV? Ich weiß es nicht. Wir gucken manchmal Bibel-TV. Das ist einfach super. Genauso wie Astro-TV. Auch sehr gerne gesehen. Weiß nicht, wieso der Mann jetzt aufsteht und weggeht. Also lese ich einfach weiter. Dieses Zeugnis, sowie weitere Sendungen, in denen ich über die Hintergründe einiger esoterischer und okkulter Praktiken aus christlicher Sicht berichte und darüber aufzuklären versuche, wurden vom katholischen Internetportal gloria.tv übernommen. Natürlich ist diese Art von Aufklärung nur in beschränktem Umfang möglich, da ständig neue oder angepasste Praktiken und Gurus auftauchen. Inzwischen werden die Sendungen in über 50 Ländern weltweit über das Internet abgerufen. Renate Frommeier ist berühmt. Als ich gefragt wurde, ob ich öffentlich Zeugnis geben möchte, betete mein geistlicher Begleiter, ein Priester, mit mir. Wir waren beide zutiefst berührt, als er Jesus vor mir stehen sah. Jesus fragte, willst du für mich Zeugnis ablegen, egal was es kostet? Daraufhin sagte ich, mehr als 20 Euro würde ich jetzt nicht dafür ausgeben. Daraufhin erfasste mich angesichts der Frage, welcher Preis wohl gefordert sein würde, Unsicherheit und Angst. So bedürfte es noch eines Jahres des Betens und Ringens. Oh, guck mal, die ist Ringerin. Bevor wir anfangen konnten, mein Zeugnis aufzuzeichnen. Es stand da Mathe 5, Deutsch 5, Englisch 4. Mitentscheidend dafür war der Impuls zur größeren Ehre Gottes und wenn auch nur eine Seele dadurch gerettet wird. Oh, sie ist eine Retterin von Seelen. Ja, das finde ich in Ordnung. Nach den Sendungen tauchte immer wieder die Frage nach einem Text zum Nachlesen und Weitergeben auf. Mit dem hier vorliegenden Buch will ich nun versuchen, Zeugnis abzulegen über die barmherzige Liebe unseres Gottes. Möge der Heilige Geist ihre Herzen berühren und ihre Augen öffnen für die äußerst große Gefahr der Verwirrung, in der wir uns alle befinden. Mein Beispiel soll bezeugen, dass die Macht und Barmherzigkeit unseres Gottes so viel größer und stärker ist als die des Widersachers. Ich möchte den dreifaltigen Gott für seine Rettung danken und auch unserer Mutter Maria, denn wie unser heiliger Papst Johannes Paul II. Können auch wir sagen, eine gütige Mutter hat das tödliche Geschoss abgelenkt, sodass wir gerettet werden konnten. Welches Geschoss? Ich spare mir jetzt sämtliche Kommentare, die gerade in meinem Kopf dazu herumschwirren. Nach unserer Bekehrung sagten Priester zu uns, es gibt Menschen, die schon nach 4 oder 5 Jahren Praxis in dieser Szene in die Psychiatrie eingewiesen werden mussten, während ihr 20 Jahre eures Lebens darin verbracht habt. Wohin hingegen der christliche Glauben mit diesem ganzen Schuld- und Sühne-Geschiss natürlich noch nie jemandem irgendeinen Schaden beigebracht hat. Das wäre ja verrückt. Zum heiligen Don Bosco wurde von Gott neben dem Himmel und dem Fegefeuer auf die Hölle gezeigt. Der Weg dorthin führte kaum erkennbar immer tiefer und war anfangs umsäumt von Rosen. Vielleicht hörst du die Fresserei mal auf, während Nein, du liest. Bis er abrupt vor einem Abgrund endete. Dort ging es dann steil nach unten und die Seelen polterten in die Hölle. Genau vor diesem Abgrund standen wir. In der Kinderbibel meiner Enkelin fand ich ein Bild, auf dem sich das verirrte Schäfchen in einem Strauch verfangen hatte, der über einem Abgrund hing. Genau vor in diesem einem Strauch Abgrund. Verfangen? Strauch. War das ein doch der Koran vielleicht? Weiß ich nicht. Wenn das Strapse hatte, das Lämmchen? Man weiß es nicht. Genau vor diesem Abgrund rettete Jesus, der gute Hirte, auch uns. Später habe ich Jesus einmal gefragt, warum es mit mir so weit hat kommen lassen. Seine Antwort lautete, dadurch wollte ich meine große Barmherzigkeit beweisen, die auch dem größten Sünder nachgeht und versucht, ihn zu retten. Und Satan wurde dadurch gedemütigt, denn er betrachtete euch als absolut sichere Beute. Warum sollte man Satan demütigen wollen? Ich dachte, die sind zu allem nett. Vermutlich. Ich mach mal noch weiter, das waren nur 2 Seiten. Tun Sie das. Weg und Ziel der dunklen Mächte. Oh ja. Es kommt wieder ein Bibelvers. Gebt Acht, Luke, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferungen stützt. Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Hallo, du findest nicht... Hallo, durch diese Maske sehe ich so schlecht. Das hier ist nämlich lustig, was ich da gerade vorlese. Und Luft kriege ich auch Himmel, nicht. Himmel, Herrgott, Sakrament! Ihr müsst wissen, dass Klopsi Granais jetzt fromm Jesus Granais geworden ist. Heißt du Claudia Kurz? Sie kann keinen Satz mehr sagen, ohne... Christenbezüge mit Himmel und Jesus zu machen. Ja, stehe ich vielleicht einfach drauf. So. Also, pass auf. Lustiger Bibelvers. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die nur auf menschlichen Überlieferungen stützen und nicht... Was hat denn für ein Deutsch? da fehlt auch in sich, die also sich nur auf menschliche Überlieferungen stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen. Ich dachte, der gehört zu den Elementarmächten der Welt. Ich dachte, auch die christliche Lehre sei nur von Menschen überliefert. Das heißt ja nicht umsonst, zeig uns deinen großen Herr, denn wir lieben ihn so sehr. So war das doch, oder? Ja, ich glaube schon. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Wie denn jetzt? Ich dachte, das kann doch nicht stimmen. Die hat doch am Anfang dem dreifältigen Gott gedankt. Also muss es da doch neben dem Jesus noch zwei andere Sachen geben. Nennen Sie ein Gegensatzpaar. Da fällt mir spontan ein, Bibel und Kohärenz. Ja, ist ja bekannt. Und das ist der Grund, wieso das hier keinen Sinn ergibt. Was verbirgt sich hinter der geistigen Idee der Esoterik, des Okkultismus und des Spiritismus? Ja, was denn nun? Welches Ziel verfolgen die Mächte, die dazu verleiten, und inwiefern widerspricht diese Idee dem christlichen Glauben und der Lehre der Kirche? Laut Lexikon bedeutet Esoterik Geheimlehre, etwas, das nur für Eingeweihte zugänglich ist. Okkultismus heißt ebenfalls geheim, verborgen. Der Okkultismus ist die Lehre von übersinnlichen Wahrnehmungen übernatürlicher Kräfte und Erscheinungen. Inzwischen ist dieses sogenannte Geheimgut zum Allgemeingut geworden. Als mein Mann und ich vor etwa 35 Jahren mit der Praxis von Yoga und Meditation begannen, galten wir als Exoten und äußerst verdächtig. Inzwischen ist es fast umgekehrt. Als bekennende Katholiken halten uns die meisten Leute für extrem fundamentalistisch, zurückgeblieben und im besten Falle für lächerlich. Das stimmt. Ja. Das war alles korrekt. Ja, die Frau hat gute Beobachtungsgabe. Ja. Dagegen ist Esoterik in, sie wird in Kindergärten, Schulen, Familienbildungsstätten aller Konfessionen, Arzt- und Massagepraxen, Reha-Kliniken, Firmen bis in die christlichen Gemeindezentren und Ordensgemeinschaften hinein praktiziert. Auch das stimmt. Leider ist die Überleitung, die sprachlich sinnstiftende Überleitung in diesem Satz falsch, denn sie hat ja mit Meditation und Yoga angefangen, was nicht per se esoterisch ist, was natürlich eine Schnittmenge mit den Esoterikern hat, aber man kann das beides auch ohne jeden esoterischen Bezug betreiben. Es gibt zum Beispiel in Köln übrigens eine No-Bullshit-Yoga-Schule, wo man also hingehen kann ohne Räucherstäbchen, Klangschalen, Erdenmutter, Göttin, Scheiß, Grüßerei und so. Und Meditation sagte ich ja bereits. Und der Sprung, jetzt zu sagen, dass überall in Kindergärten Esoterik und so weiter angeboten wird, das ist richtig. Dazu gehört übrigens auch, zu Jesus beten zu müssen, was auch Esoterik ist. Aber man soll sich da mal nicht vertun. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt Drama, Baby. Wie ein tödlicher Nebel durchdringt dieses Gedankengut allmählich jeden Bereich menschlichen Lebens. Oh oh. In der heutigen Zeit versucht der Widersacher Gottes, dessen Existenz als Person wir zur Kenntnis nehmen müssen, die vollkommene Herrschaft über die Menschheit anzutreten und Gottes Geist in ihr auszulöschen. Doch er und seine Helfershelfer, all die bösen Geister, können nur eindringen, wenn sie geöffnete Türen vorfinden. Nicht zu verwechseln mit Lili, bösen Geister. Kapiere ich nicht. Jetzt Hitler. Der Böse versteht es sehr gut, mit der Unwissenheit, Ignoranz und Blindheit der Menschen zu spielen. Und er weiß, wie er in die Seele, in den Geist eines Menschen oder in eine ganze Gruppe eindringen kann, ohne dass man diese zerstörerischen Komplizenschaften gesucht hätte. Ja, ohne es überhaupt zu bemerken. Ja, der Effekt ist jetzt irgendwie kaputt, weil das so leise war. Das Böse sucht in uns als ersten Komplizen den Mangel an geistlicher Kompetenz, diesen Mangel an Liebe zur Wahrheit. Ja, das stimmt. Unwissenheit und Blindheit führen oft zu geistlicher Taubheit. Das Ziel des Bösen, ja geradezu seine Berufung, ist es zu zerstören, auseinanderzutreiben, zu tiefem Ungleichgewicht zu führen und die Liebesfähigkeit, die Harmonie in der Beziehung zwischen Gott und Mensch sowie den Mitmenschen zu zerstören, um Seelen zu gewinnen. Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich schreibt. Ja, du weißt doch jetzt, dass sie eine aufrechte Katholikin ist. Ein vom Bösen infiltrierter Mensch wird nach einiger Zeit ein inneres Handicap spüren, oft als Konsequenz bestimmter Praktiken, die dem immer heftigeren Eindringen, ich muss unbedingt vom Eindringen des Bösen aufhören zu schreiben, die Tür öffnen und dem Menschen zu einem Gefangenen machen. Die Folgen sind ein zunehmendes sich Verschließen gegenüber der Außenwelt, innere Ängste oder Verhärtungen. Im Stuhl. Ja. Alle esoterischen und okkulten Praktiken sowie die dahinterstehenden Ideologien bis hin zum Satanismus sollen zu einem neuen Zeitalter, dem New Age, hinführen. Allen diesen Richtungen liegt der Selbsterlösungsgedanke zugrunde. Ach, das habe ich noch nicht gehört, dass New Age sowas ist, was wie New World Order. Genau. Das angebliche Ziel soll entweder die Auflösung der Individualität in das höhere Selbst oder die Vergöttlichung des Menschen sein. Der Ursprung all dieser Praktiken ist die Rebellion gegen Gott. Ja? Okay. Du meditierst nur, um gegen Gott zu rebellieren. Ganz genau. Gerade in der jetzigen Zeit, in der feindliche Mächte und Gewalten uns vom wahren Gott trennen wollen, sollten wir als Christen ausschließlich auf die einzig sichere Karte setzen. Auf das Wort Gottes und den Namen Jesus Christus. Okay, okay. Wie heißt denn der so? Ich glaube, Jesus Christus. Ich selbst kann mich daran erinnern, damals in der Esoterik-Szene weltweit immer wieder bekannt gegeben zu haben, dass damals in der Esoterik-Szene weltweit immer wieder bekannt gegeben wurde, jetzt taucht Jesus Christus auf, der auch Maitreya genannt wurde. Wie? Einmal, was? Ich dachte, der heißt Joshua. Oder Maitreya. Einmal warum sollte nicht? Peter, Paul und Mary. Oh. Du kannst jetzt nicht irgendwelche Oldies reinmachen, von denen ich den Text auswendig kann. Das ist nicht cool, da muss ich mitsingen. Aber das ist Puff the Magic Dragon. Ja, das ist schön. Oh, bitte mach das weg. Das hat hier nichts zu suchen. Hier kommt nur Scheißmusik und am Schluss Death Metal. Ah, so. Einmal sollte dies in London geschehen. Zu der angegebenen Zeit sammelten sich dort Scharen von Reportern und erwartungsvollen Menschen. Das Einzige aber, was man zu sehen bekam, war eine Person, die plötzlich von irgendwoher gekommen war, sich schnell wieder entfernte und verschwand. Ja, klingt spektakulär. In der esoterischen Szene wird viel von Liebe, Frieden und einer zukünftigen paradiesischen Welt gesprochen. Tatsächlich geht es aber immer nur um das Ego. Ach, um das? Ich habe einmal an einem Kurs teilgenommen, der bezeichnenderweise hieß Me, Myself and I. Ich, ich und wieder ich. Und der Kursleiter war Jim Carrey. Ich glaube auch. Ja. Viele dieser esoterischen... Danach konnte ich viele Grimassen. Und okkulten Praktiken und fand Impfen doof. Scheinen immer wieder Erfolge sowie Heilungen bis zu scheinbaren Wundern aufzuweisen, wie ich es selbst bei meinen Behandlungen als Geistheilerin erlebt habe. Diese Moment, meinen Behandlungen als Geistheiler? Ja, sie war dann Geistheilerin. Diese Art von Heilungen sind jedoch nicht von Dauer und verlangen einen hohen Preis. So geheilte Menschen erkranken meist nach kurzer Zeit an anderen Stellen des Körpers. Mm. Außerdem werden sie durch diese Art von Behandlung massiv belastet. Satan kann nicht wirklich heulen. Satan kann nicht wirklich heilen, so wie er auch kein Leben schaffen kann. Dies kann nur Gott, unser Schöpfer. Dr. Samuel Pfeiffer, Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, schreibt in seinem Buch Gesundheit um jeden Preis, unchristlicher Glaube an geistige Kräfte öffnet diesen Tür und Tor. Gibt es auch christlichen Glauben an geistige Kräfte? Ja. Was denn für Geister so? Gott. Ach so, es gibt ja noch den Heiligen Geist. Ja. Ja. Dann verselbstständigen sie sich, sodass sie die Macht über uns übernehmen und uns binden können. Geschieht eine Bindeln? Heilung? Ja. Geschieht eine Heilung, dann wird behauptet, aha, es hat funktioniert, also muss es gut sein und von Gott kommen. Oder man segnet esoterische Mittel, zum Beispiel Bachblütentropfen im Namen Jesu. Echt, das da man kann man? Mhm. Okay, das ist nicht schlecht. Und meint, damit wären diese Mittel frei von negativen Wirkungen. Ein Pater meint dazu recht drastisch, Mist bleibt Mist. Kannst du es bitte wegmachen? Wunderbar. Wie kein anderer Mann. Pater Clemens Pilar wird in einem Gespräch mit mir noch deutlicher. Selbst wenn man Kinderpornos segnet, bleiben sie Kinderpornos. Nein, da steht, selbst wenn man Porno segnet, bleibt es Porno. Aber ich fand das gerade so ein bisschen ironisch. Wie macht man das denn eigentlich, Pornos segnen so? Man sagt... Mein lieber Herr Jesus, segne diese Kassette, die mir schon so viele klebrige, freudige Stunden bereitet hat. Ja, so macht man das. Ah, okay. In der Bibel warnt, die Bibel warnt uns vor diesem blinden Glauben an irgendwas, wenn es nur hilft. Dem Evangelium und der Esoterik ist gemeinsam, dass sie beide kompletter Bullshit, nein, dass beide der menschlichen Sehnsucht nach Heilung und Leben eine Antwort geben wollen. Während das Evangelium Menschen aufweckt für eine tiefe, auf allen Gebieten heilende Beziehung zu Gott, haben alle esoterischen Praktiken hingegen einen einschläfernden Charakter. Ach so. Dieses Buch übrigens auch. Hm. Sie wollen die Menschen vordergründig zur Entspannung führen, versenken sie jedoch schleichend in geistigen Schlaf. Das führt zur Lethargie sowie zur Unempfindlichkeit gegenüber Gottes Plan für das eigene Leben bis hin zum geistigen Tod. Das ist eine Menge Holz. In Glauben an Jesus Christus und seine Erlösungstat und in seiner Nachfolge gewinnen wir immer mehr das Format, das Gott uns von Beginn an zugedacht hat. 2x2 Meter. Die dämonischen Kräfte dagegen versuchen, unsere Seele zu deformieren bis hin zum Seelenkrebs der Depression, welche ja auch die Krankheit der Hoffnungslosigkeit genannt wird. Ach so. Seelenkrebs. Ach so, Depression ist Seelenkrebs, alles klar. Ja, ja, ja. Wie heißt es in der Welt? Jeder muss selbst wissen, was er will und was er tut. Die Hauptsache ist, gesund, wohlhabend und glücklich zu sein. Materialismus, Egoismus, selber machen heißt die Devise. Auch Kinder sollen später einmal selbst entscheiden können, ob und welche Religion sie angehören wollen. Oh, das ist aber fortschrittlich. Ja, nein, das will sie ja gerade nicht. Ach so. Das bemängelt sie gerade. Ach so. Weil sonst Taufe und so alles, ne? Ja, das ist aber doch gerade das, was sie hier... Ich sag ja, sonst wäre das, wenn sie ein das... geflügeltes Wort in der esoterischen Szene lautet, wir sind eben offen für alles. Wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht, sag ich immer. Ich muss das ankündigen mit einem, wie sag ich immer so schön? Also... Ist der christliche Glaube intolerant? Mhm, nächstes Kapitel. Nee, das ist das gleiche Kapitel. Achso, ich dachte, das wäre einfach ein Ja. Ich glaube auch nicht, dass die das bestreiten, ehrlich gesagt. Also auch die... Das ist ja... Also es intolerant heißt ja in dem Sinne, dass andere Vorstellungen nicht gelten gelassen werden. Und wenn man denn die Möglichkeit hat, so wie damals, dann auch gerne... dem entsprechenden Nachdruck verleiht. Ja. Im Brief an die Gemeinde in Pergamon, den der auferstandene Menschensohn dem Apostel Johannes diktierte, werden einige Gemeindemitglieder getadelt, die an der Lehre Bileams und an der Lehre der Nikolaiten festhielten und Dinge taten, die mit dem Glauben an Jesus Christus nicht zu vereinbaren waren. Kann denn in unserer heutigen aufgeklärten Welt nicht alles nebeneinander Bestand haben? Kann man nicht die verschiedensten Dinge vorteilhaft miteinander verbinden? Der Leitgedanke, dem inzwischen auch viele Theologen anhängen, Schweine, heißt Einheit in der Vielfalt. Kalte Fusion. Darauf gibt Pater Clemens Pieler folgende Antwort. Wird nämlich der Sauerteig der Lüge toleriert, dann wird nach und nach die ganze Gemeinde vergiftet. Ja, stimmt, Sauerteig ist giftig. In den letzten 40 Jahren haben wir erlebt, wie in vielen Gemeinden die Nebel der Verwirrung aufgezogen sind. Zu lange hat man die Vermischung und Verwirrung des Glaubensgutes hingenommen. Eine falsch verstandene Toleranz hat die Türen für Götzen der unterschiedlichsten Art weit geöffnet. Es ist nicht egal, auf welche Kräfte der Mensch baut. Nicht alle religiösen Wege führen zum gleichen Ziel und nicht alle diese Wege sind für den Menschen gut. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, weil er mit Eifersucht und tut, was Menschen rettet. Jesus zeigt keinen Weg zum Leben, er ist der Weg. Jesus lehrt nicht irgendeine Ideologie, er ist die Wahrheit. Ich weiß das, alle hat mir das gesagt gestern beim Kaffeetrinken. Und es gibt nichts, und er gibt nicht irgendwelche Kräfte, die Leben schenken, er ist vielmehr das Leben. Und auch genau muss, du kaufst den wichtigsten Ort der Welt. Wieso? Du kaufst den Lauftreff, den Sommer, den Spieler von nebenan und ein Leben. Warum? Hört sich doch nach Jesus an, oder? Der ist ein Hund. Die sehen das nur im Radio. Verdammt. Diese Steine können sie bauen, Schwäbisch Hall. Ja, ich finde, das fand das hat immer was Jesus-mäßiges. Wir sagen, ja, sie kriegen ein Zuhause. Ja, das eine ist wärmende Familie und Nähe. Das ist nicht Jesus, das ist Petrus. Zu Petrus hat er gesagt, du bist der Stein, auf dem ich meine Kirche... Aber die haben doch gerade gesagt, dass man auf diese Steine bauen kann. Ja, also Petrus, nicht Jesus. Deshalb wird jeder Weg, der an Jesus vorbeiführt... am Leben vorbeiführen und nach Castrop-Rauxel. Und Papst Johannes II. Sagt dazu, wir Christen verneigen uns vor der Weisheit in den anderen Religionen. Aber nein. Wir aber verkündigen den einzigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Aus der Zeitschrift der überkonfessionellen Bewegung Campus für Christus, Klammer auf, Esoterik 1, Klammer zu, möchte ich zitieren, der christliche Gott ist unser Schöpfer, der sich als liebender Vater in Jesus Christus als Heiland und Erlöser uns zuwendet und mit dem wir im Glauben an Jesus Christus enge Gemeinschaft haben können. Selbst wie Gott sein zu wollen, macht uns immun gegenüber dem Erlösungswerk Jesu Christi und ist die Ursünde des Menschen. Leider kommt noch eine zusätzliche Dimension hinzu. Jeder erfahrene Seelsorger weiß von zahlreichen Fällen zu berichten. Du kannst das bitte ausmachen. Das sagt einfach alles. Leider kommt noch eine zusätzliche Dimension dazu. Jeder erfahrene Seelsorger weiß von zahlreichen Fällen zu berichten, wo Menschen, die aktive Formen der östlichen Esoterik und des Aberglaubens praktiziert haben, in mehr oder weniger starkem Maße die Abhängigkeiten gegenüber Geistesmächten geraten sind, die nur durch eine bewusste Abwendung und Befreiungsgebete durch bevollmächtigte Priester im Namen Jesu Christi getätigt werden können. Er will da nicht sein Kumpel sein. Ja, die Seelsorger sagen alle, wer einmal Esoterik gemacht hat, der kann nur durch einen bevollmächtigten Priester Erlösung erfahren. Slippery slope. Das ist schon fast exorzismuswürdig. Durch Jesus Christus hat Gott uns alles gesagt. Wir brauchen Jesus in nichts nachzubessern, weder durch esoterische oder okkulte Praktiken und Techniken, noch durch Hinwendung zu anderen Philosophien und Bewegungen, wie zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Schamanismus und anderen nichtchristlichen Richtungen, die uns aus aller Welt und jeder Zeitepoche angeboten werden. Schlimm. Jesus. Jesus. Du bist wunderbar. Eintauchen in die Esoterik. Also mich interessiert ja... Mich interessiert ja erstmal was über Mutter Meera. Mal gucken. Wir erinnern uns, das war die, sich als Avatar von Kali, der Göttin Kali, verehren lässt. Mal gucken, was hier steht. Nach 10 Jahren theoretischer und praktischer Erfahrung in der Meditation und anderen esoterischen Lehren wurden wir nun von den Mächten der Finsternis weitergeleitet und tauchten jetzt ganz ein in die hinduistische Dämonen- und Götzenwelt. Bekannte, die auf einem Meditationskurs bei dem Guru Maharishi in den Niederlanden gewesen waren, berichteten von einer Inderin, die sich Mutter Meera nannte. Anmerkung: Bulgur Venkat Reddy erkannte in der 12-jährigen Kamela die Göttin, göttliche Mutter, und brachte sie 1974 zum Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry. Du findest es doch gerade. Dessen Mitglied er war. Nach 2 Jahren auf einer Mädchenschule traf sie den heißen Mädchenschullehrer in der Badeanstalt, die ersten Besucher aus dem Westen, und begann Darshans zu geben. 1979 wurde sie nach Montreal in Kanada eingeladen. 1982 ließ sie sich in Deutschland nieder. Soviel zu Mutter Meera. Von einer Inderin, die sich Mutter Meera nannte und sich als göttliche Mutter verehren ließ. Jeder könne sie aufsuchen. Als ich davon erfuhr, fing ich unvermittelt bitterlich an zu weinen. Denn ich hatte in eine Heftzwecke getreten und es zwiebelte, das können Sie sich nicht vorstellen. Obwohl ich 10 Jahre intensivste Yoga-Meditationstechniken und andere Methoden ausgeübt hatte, war ich immer noch so flexibel wie ein Eichenstock und spürte statt Erleuchtung und Erfüllung nur tiefste Verzweiflung und Leere in mir. Denn ich war wirklich ein weißes Mädchen und tanzen konnte ich auch nicht. Whitey white girl. Ich dachte, wenn diese Mutter Meera mir nicht helfen konnte, weiß ich nicht mehr weiter. Durch das ständige, lange und intensive Meditationsprogramm war meine Sensibilität gesteigert worden. Auch hatte ich durch außerkörperliche Erfahrungen befriedigende Leichtigkeit und dadurch gewisse Glücksmomente erleben können. In Klammern. Aber all das hatte meiner Seele nicht die Erfüllung und den Frieden gebracht, wonach ich so verzweifelt suchte. Daher schien mir diese Nachricht über Mutter Meera wie vom Himmel gesandt. Falls Sie wissen, was ich meine. Nee. Eigentlich. Sehr schnell organisierten nun mehrere Meditierende aus unserem Dorf einen Bus, um sie aufzusuchen. Unser Bus war hellblau und hatte zahlreiche Sonnenblumen. Peace-Symbole aufgemalt. Okay. Und bevor wir losfuhren, tätowierten wir uns und piersten uns die Genitalien. Wir waren sofort fasziniert von ihr. Das ist schön, dass du einfach keine Hippie-Vorurteile hast. Glaube ich auch nicht. Es liefen The Mamas und The Papas die ganze Zeit. All the leaves are brown. Mutter Meera, 1960 geboren, wurde als Kind in Indien für ihre jetzige Aufgabe entdeckt von einem Inder. Oh, in Indien, in ja. Inder, das ist aber ungewöhnlich. Ja, genau. Mr. Reddy. Ach, komm schon. Du lügst. Adoptiert. Ja. Sie war jung und schön und wurde als Wiedergeburt der göttlichen Mutter, auch Kali genannt, der Öffentlichkeit präsentiert. In der hinduistischen Lehre gilt die Göttin Kali als höchste Gottheit neben dem Gott Pramanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanman eingeladen. Damit sie und ihre Gefährtin hier bleiben konnten, wurde sie von zweien dieser Männer geheiratet. Ja. Schnell bildete sich eine kleine Gruppe um sie, die ein altes Haus in einem kleinen Dorf im Westerwald erwarb. Sie erinnern sich, der glamouröse Westerwald, wo es die ganze Welt hinzieht. Gab es da nicht auch diese leckeren Würstchen? Man nennt es auch den Little Rotten Apple von Deutschland. Die Faszination, die von Mutter Mera, immer in Anführungszeichen geschrieben, bei diesem ersten Treffen ausging, war so stark gewesen, dass mein Mann und ich so wie andere TM-Leute aus unserem Dorf, ich übrigens, TM steht hier, glaube ich, für Transzendentale Meditation als Abkürzung, schätze ich mal. Davon war ja eben schon die Rede. Und ich glaube, Maharishi ist auch der Name von diesem Ding. Das muss man mal eben kurz als Verbraucherinformation bringen. Wieso hast du die ganze Zeit dieses grauenvolle Geräusch im Hintergrund? Service. Hier, da. Maharishi Mahesh Yogi 2007. Und das ist ein Trademark, ne? Also witzigerweise ist die Abkürzung die gleiche wie für die Abkürzung Trademark, was die Sache noch ein bisschen ironischer macht. Und TM. Irgendwas, Yoga, bla bla bla, meditative Übungen. Und ich glaube, dass auch da die Beatles. 1968 sorgten im Westen die Hinwendung von Pop- und Filmgrößen den Beatles, die Rolling Stones und so weiter für wachsende mediale Präsenz und einen Boom der Kursteilnehmerzahlen. Und damit ist der unerträglich reich geworden. Aber der ist gar nicht dick. Ja, der ist ja auch jetzt 100. Ich glaube, der war das mal. Ja. So viel zum Thema. Ja. Und andere TM-Leute aus unserem Dorf suchten sie von da an regelmäßig auf. Wir waren überzeugt von dem, was sie angeblich verkörperte. Wir gründeten wie gründlich die Gehirnwäsche in der TM-Szene gewirkt hatte, kann man daraus ersehen, dass wir den Anspruch dieser Inderin, Kali, die göttliche Mutter zu sein, vom ersten Augenblick an bedingungslos akzeptierten. Das und weil wir leichtgläubige Trottel waren, auch schon vorher. Richtig. Mutter Mera gab viermal in der Woche abends ein sogenanntes Darshan. Bei diesem Treffen, die sie anfangs im Flur ihres Hauses stattfinden ließ, traten wir einzeln vor sie hin und knieten uns nieder. Sie nahm sitzend unteren Kopf in die Hände und knallte uns links und rechts eine rein und sagte, ihr leichtgläubigen Trottel, hört auf, meinen Flur voll zu furzen. Dann hoben wir den Kopf wieder und sahen ihr in die Augen etwa eine Minute lang. So wurde ein intensiver Einfluss ausgeübt. Wie genau? Indem man guckt? Wieso? In der Heiligen Schrift steht, vor Gott allein soll man sich hinknien und ihn anbeten. Wir aber knieten vor dieser Inderin und verehrten diejenige als Göttin, die von einem indischen Priester einmal als Devil Mother, Teufelsmutter, bezeichnet wurde. Das war, wie wir später erkannten, finsterster Götzendienst. Oh. Durch unsere regelmäßigen Besuche wurde Mutter Meras Einfluss auf uns immer größer. Nach einiger Zeit zog es meinen Mann und mich so stark zu ihr hin, dass wir hobbymäßig Säuglinge opferten und Katzen aßen und wir sie darum baten, ganz in ihrer Nähe wohnen zu dürfen. Wir waren überglücklich, als sie uns die Erlaubnis dazu gab, allerdings unter der Bedingung, dass wir zwei Einkommen vorzuweisen hätten und außerdem ihre ollen Pantoffeln neu besohlen ließen. Das Geile ist, dass sie einfach nur von einer absoluten Verrücktheit in die andere absolute Verrücktheit gejumpt ist. Ja. So richtig knietief drin. Ja. Wieder einmal brachen wir alle Zelte ab und ließen diesmal auch alle unsere Kinder zurück. Das Schöne ist ja, dass die christliche Lehre und die islamische Lehre und diese alles, das ist alles ganz genauso verrückt wie diese Esoterik. Es machen nur mehr Leute. Ja, also es ist gesellschaftsfähiger. Auch nicht. Also nur durch massive Zähmung der Aufklärung und in Kettenlegung der ansonsten menschenfeindlichen Tendenzen ist das gesellschaftsfähig geworden. Ja, aber die Leute sind ja durchaus bereit, jedem so das Recht auf Religion zuzusprechen. Nee. Doch, nee. Viele sind da. Ja, aber auch nur vor dem Hintergrund einer bereits gehabten Geschichte der Aufklärung. Vor 500 Jahren wäre niemand bereit, dir ein Recht auf Religionsfreiheit einzuräumen. Nicht auf Freiheit, sondern darauf, eine Religion beizutreten. Also eine Religion auszuüben. Ja, das ist ja dasselbe. In dem Moment, wo du einer Religion angehörst, die den Wahrheitsanspruch aller anderen Religionen in Frage stellt, musst du ja. Vor 500 Jahren war es absolut salonfähig, Christ zu sein. Ja, absolut. Und zwar ausschließlich Christ. Ja, genau. Und da hat dir keiner ein Recht Religionsfreiheit eingeräumt. Ich rede ja auch überhaupt nicht von Religionsfreiheit. Doch, haben wir gerade darüber gesprochen. Du hast darüber gesprochen, nein, du. Ich nicht. Du bist doof. Deine Mutter riecht übel, genau wie du. Bitte weiter. Ja, Pantoffeln besohlen würden. Wieder einmal brachen wir alle Zelte ab und ließen diesmal auch alle unsere Kinder zurück. Nee, Kevin, ich muss der heiligen Mutter dienen. Such, schlag dich selber durch. Aber Mama, ich bin 8. Ja, ja, das ist keine Ausrede. Hatten wir es noch viel schlimmer als du. Spatzenscheiße haben wir geraucht. Die jüngste Tochter war damals 16 Jahre, na gut, alt und ging noch zur Schule, während die anderen Kinder studierten. Was aus ihnen geworden ist, wissen wir nicht, ist uns auch egal. Da wir außer der kleinen Rente meines Mannes kein weiteres Einkommen hatten, musste ich nun das geforderte zweite Einkommen erarbeiten. So übernahm ich eine Versicherungsagentur. Die lag gerade rum und brauchte ein neues Herrchen. Mutter Mera begann nun mit ihren Anhängern ein größeres Haus auszubauen. Da meinem Mann inzwischen eine Niere transplantiert worden war, von Jesus, ging es ihm gesundheitlich wieder so gut, dass er fast täglich bei dem Ausbau mitarbeiten konnte. Sporadisch kamen auch andere Devotees, zu Deutsch Anhänger, aus verschiedenen Nationen und Gesellschaftsschichten dazu. Ich erinnere mich an junge Männer aus Frankreich und Belgien, an einen jungen Professor aus den USA und auch an einen Unternehmer sowie an ein Musiker-Ehepaar, das im Frankfurter Sinfonieorchester mitspielte. Einige dieser Leute bekamen in Meras Haus ein Zimmer angeboten, so auch an meinen Mann. Meine Tätigkeit für sie bestand darin, mich um ihre Versicherung zu kümmern und in meiner Freizeit für sie und ihre Mitarbeiter nackt zu tanzen, zu kochen und zu backen. Durch diese unsere ständige Mitarbeit wurden wir sehr schnell in ihren engeren Kreis aufgenommen und fühlten uns dadurch äußerst bevorzugt und geehrt. Ich hatte den starken Eindruck, eine ihrer engsten Devotees zu sein, was sich später als absoluter Irrtum herausstellte. Okay, die ist also einfach nur von so einer Alten verarscht worden und ist deswegen frustriert und wendet sich dann Jesus zu. Ja, so weiter und so weiter. Blablabla, ich überspringe mal was. In einem Dorf ganz in der Nähe von Mutter Mera hatten wir ein wunderschönes großes Haus am Waldrand gemietet. Dort besuchten uns oft ihre Kinder. Unsere Kinder. Ihre Kinder, Enkel und Freunde, die wir dann alle zu Mutter Mera mitnahmen und dort opferten. Da wir zu ihrem engeren Kreise gehörten, durften auch unsere Gäste diese ansonsten hermetisch abgeschirmte göttliche Mutter besuchen und sich von uns dort opfern lassen. Es schien, als ob wir mit dieser Inderin also endlich das Glück und die Erfüllung gefunden hatten, wonach wir schon so lange verzweifelt suchten. Inzwischen war auch meine Freundin mit ihrer Familie, nachdem sie uns einige Male besucht hatte, in die Nähe von Mutter Mera gezogen, um mit ihrem Mann ebenfalls regelmäßig an den Darshans teilnehmen zu können. In einem Nachbardorf richtete sie sich eine Praxis als Heilpraktikerin ein, wer hätte das gedacht. Mhm. Außerdem besuchte sie regelmäßig Esoterikmessen, wer hätte das gedacht, und brachte jedes Mal neues Spielzeug mit, das wir uns gegenseitig in Körperöffnungen schoben, die rein anatomisch überhaupt nicht zur äußeren Beschaffenheit der Spielzeuge passten. Das zwiebelte. Dieses sogenannte Spielzeug betraf jeden Bereich des menschlichen Lebens, angefangen von sonderbaren Ernährungsmethoden, Magnetbändern und Matten bis hin zu esoterischen und okkulten Praktiken. Einige dieser neuen Ernährungsmethoden bestand darin, bis 12 Uhr nüchtern zu bleiben. Das fiel mir ganz besonders schwer. Mhm. Normalerweise war ich schon morgens um 10 hackedicht. Dann musste man sich an 7 verschiedenen Früchten und Gemüsen riechen. Danach an den Schuhen und Pantoffeln von Mutter Mera und durfte nur das roh essen, was für einen gut roch. Das gleiche galt für rohes Fleisch, wie an den Füßen von Mutter Mera, wie sie sich beim Schlurfen wieder mal aufgelaufen hatte. Satan versuchte eben auf jener Ebene, die Menschen mit sich selbst und ihren Gelüsten zu beschäftigen und unsere Aufmerksamkeit von Gott wegzulocken. Eine der höchst okkulten Praktiken, die meine Freundin gemeinsam mit ihrem Mann ausübte, darf ich hier aus Jugendschutzgründen nicht nennen, ich sag's aber trotzdem, es war die Rückführung in andere Leben. Da ich gehört hatte, dass dabei jemand Jesus gesehen haben soll, wie er bei seinem Aposteln stand und sich die Schuhe zuband, sehnte ich mich danach, diesen auch zu erleben. Und so nahm ich an einigen Sitzungen teil. Time Fair Play. Ja. Du hast auf Pause gedrückt. Gott sei Dank stellten wir diese Rückführungsnächte schnell wieder ein, da sie mich pro Nacht 1000 Mark kosteten. Meine Freundin arbeitet auch wieder als TM-Lehrerin. Sie war wirklich in fast allen esoterischen und okkulten Bereichen aktiv. Meine Kollegen und Vorgesetzten in der Versicherung akzeptierten diese meine exotische Lebensweise. Mehrere meiner Kollegen, so auch meine Ausbildungsleiterin, konnte ich sogar dazu überreden, mich zu einem Treffen in das Haus der Inderin zu begleiten. Ein Erlebnis, das sie recht ungewöhnlich und interessant fanden. Erst nach meiner Bekehrung distanzierten sie sich merklich von mir und meinem neuen christlichen Weg. Natürlich, erst seit die Christin ist, war die so ein Pain in the Ass. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ja, hast du mal nachgedacht, ob dein Weg dich wirklich in die Arme von Jesus führt? Man muss sich jetzt mal sagen, also, ihr lebt in Sünde, Freunde. Mhm. Nur, dass ihr es mal wisst. Obwohl ich in der Versicherung äußerst erfolgreich war, indem ich vor allem alten Weibern Lebensversicherungen andrehte, die sie nicht brauchten, verschuldete ich mich leider immer mehr. Dafür gab es verschiedene Gründe. Bei jeder Unsicherheit, sowohl bei geschäftlichen wie auch emotionalen oder familiären Problemen, befragte ich Wahrsager, Hellseher und andere Medien, zum Beispiel RTL oder das Radio oder das Nährmedium. Was denn für eins? Sockel. Ein random Junge. Ja, weiter? Sockel, SOC ist doch ein Nährmedium. Weiter? Außerdem probierte ich ständig neue Techniken und esoterische Heilmethoden aus und da ich auch unserem Guru viel spendete, floss das Geld dahin. Dass das wohl auch mit meiner ständigen Sonntagsarbeit zu tun zusammenhing, erkannte ich erst nach meiner Bekehrung, denn im zweiten Gebot Gottes heißt es, du sollst den Schabbes heiligen. Ende des Kapitels. Dann kommt im Schatten des Todes. Da lese ich noch ein bisschen was drauf vor und dann solltest du den Abschluss machen. Mhm. Etwa 8 Jahre lebten wir so in scheinbarer Erfüllung mit Mutter Mera. Dann gingen die Mächte der Finsternis zum Generalangriff. Wow. Mein Mann bekam starke Rückenschmerzen und ich musste ihn nach Köln in die Klinik fahren. Leider war Karneval und die Klinik war zu. Dafür zog aber die Karawane weiter. Als ich am späten Abend den Arzt sprechen konnte, eröffnete er mir hackebreit, sodass er sich an der Wand abstützen musste, dass auf meinen Mann der Rollstuhl warte. Mein Mann musste ich zur weiteren Untersuchung in der Klinik lassen. Was ist denn das eigentlich für eine Scheiße? Ja. Der Mann hat starke Rückenschmerzen, dann fahren sie ins Krankenhaus und sagen, also sein Alter, was der Rollstuhl? Glaube ich jedenfalls. Mein Mann musste ich zur weiteren Untersuchung in die Klinik fahren lassen. Ich ließ einen auch das fahren, während ich völlig verstört nach Hause fuhr. Dort hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen völligen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles stürzte ins Bodenlose. Ich war ein äußerst beängstigendes Gefühl, wie ein freier Fall ohne Fallschirm. Am nächsten Morgen erwachte ich wieder bei klarem Bewusstsein und rief meinen ständigen Hellseher an. Der hatte auch ein ständiges Schlampengesicht. Was? Heißt das nicht Resting Bitch Face? Das ist richtig. Denn immer wenn weniger war ich in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Nach wie vor konsultierte ich Medien, Heiler, Wahrsager, Metzgerinnen und Nackttänzer. Und ganz besonders diesen Hellseher, den ich ab und zu aufsuchte. Lakonisch meinte der Mann nur, ja, weißt du nix, ne? Willst du machen. Wusstest du denn nicht, dass es mit deinem Mann zu Ende geht? Er ist völlig fertig. Er sagte mir auch voraus, dass mein Mann bald sterben würde. Sogar den ungefähren Zeitpunkt gab er an. Nächsten 50, 60 Jahren. Völlig aufgelöst fuhr ich nach Hause und dann in das Haus der Inderin und erzählte ihr von dieser Vorhersage. Auf meine Frage, ob mein Mann jetzt wirklich sterben müsse, lächelte sie für mich völlig überrascht und antwortete, jo, aber sag's ihm nicht. Willst du noch eine Rose kaufen vielleicht, bevor du fährst? Nein, danke. Dann gut. Später konnte ich dieses mir damals so unerklärliche Lächeln einordnen. All das geschah Ende Mai, Anfang Juni. Den ganzen Sommer über gaben sich meine Kinder nun die Türklinke in die Hand, denn ich hatte sie nicht festgeschraubt und sie ging einfach nicht wieder dran. Außerdem hatte ich unter ihnen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, diese Hiobsbotschaft mitgeteilt. Mein Mann, der von allem ja nichts wissen durfte, pendelte einigermaßen genesen nach seiner Entlassung aus der Klinik zwischen dem Haus der Inderin und unserem Haus hin und her. Am Wochenende unternahmen wir oft lange Spaziergänge, doch jedes Mal, wenn meine Gedanken an das drohende Unheil, das ich bald erfüllen sollte, abdrifteten, kamen mir die Tränen. Ja, das langweilt mich, diese Geschichte. Ja, das mag ja sein. Blablabla, bla, bla. Sie hatten noch Urlaub geplant und alles geht nicht mehr. Wenn du morgens und abends eine Stunde meditierst, dann bete anschließend auch jeweils eine Stunde das Vaterunser. Diese Entsprechung erfolgte ich mit großer Klarheit und Vollmacht. Okay, aha, also dann hat ihr irgendeine Stimme zugeflüstert, sie soll das Vaterunser auch vielleicht mal beten zu diesen ganzen unchristlichen Praktiken. Und ich siehe da und höret und staunet und Gott sei es getrommelt. Eine Woche später hatte ich die gleiche Vision. Diesmal fragte mich der Vater, willst du meinen Sohn Jesus als den Bräutigam deiner Seele annehmen? Nope. Voller Freude bejahte ich diese Frage. Später erfuhr ich, dass Jesus Christus der Bräutigam jeder Seele ist. Die alte Hure. Und ließ mich scheiden. Seelenbräutigam, bla bla bla bla. Ebenso erkannte ich heute, dass meine Entscheidung, das Vaterunser zu beten, der eigentliche Zeitpunkt meiner Umkehr war und dass alle folgenden Wege mich letztendlich wieder in die Arme des himmlischen Vaters führten. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss für dieses Mal. Völlig irritiert wollten meine Freundin und ich uns schon wieder verabschieden, als ich plötzlich ein Bild mit dem Angesicht Jesus bemerkte und das Wort traf auf mich zu. Ich fand den, den meine Seele liebt. Das ist doch sehr versöhnlich. Ich war deshalb bereit, trotz aller dieser Merkwürdigkeiten an einer Sitzung teilzunehmen, bei der eine der Frauen als Medium fungierte. Während dieser Sitzung wurde ich aufgefordert, Jesus Fragen zu stellen. Und es schien, als ob er über das Medium antwortete. Geil, dann verbrennt die das jetzt einfach. Nein, vor allem auch, dass die sowas wie Geisterbeschwörung machen, aber mit Jesus. Ja. Plötzlich sagte dieses, ich spüre den Tod um dich herum. Darauf erwiderte ich, ist richtig, mein Mann soll bald sterben. Doch zu meinem großen Erstaunen entgegnete das Medium, nein, es geht um dich. Für dich sehe ich diese Todesgefahr. Oh, oh, oh. Später erst wurde mir klar, dass die Mächte der Finster nicht durch den psychischen und physischen Druck, dem ich jetzt schon monatelang ausgesetzt war, nicht nur meinen Mann, sondern auch mich umbringen wollten. Oh, oh. Durch meine Lebensweise, meine Kontakte und vor allem durch den Austritt aus der Kirche war ich zu leichter Beute der Mächte der Finsternis geworden. Oh mein Gott! Vor denen mich nur die Macht des Namens Jesus retten konnte. Heute noch schaudert es mich, wenn ich mir vorstelle, wo wir gelandet wären und wer uns empfangen hätte, wenn wir in unserem damaligen Zustand gestorben wären. Mit der heiligen Schwester Faust. Es gibt auch so einen Film, der heißt Faust, nicht Goethe. Naja, Faustina. Auch irgendwie der Name so, ja, ne? Ja, ja, ja. Und ihrer kleinen Schwester Mephistophelina kann ich nur beten. In Ewigkeit will ich die barmherzige Liebe meines Gottes preisen. Satan! Satan! Wollte uns hier auf der Erde für die Ewigkeit zerstören. Wir hatten erlebt, wie es ihm bei anderen Ehen und Familien in unserer Umgebung gelungen war. Ein Außenstehender kann sich diese Gefühlsverwirrung und Falschheit in dieser illusionären Szene kaum vorstellen. Ausrufungszeichen. Wow, da geht's zur Sache. Alter Verwalter. Okay, das war Renate Frommeier. Abschluss brauchen wir noch. Das war doch der Abschluss. Oh, Mann, ey. Da gibt's doch bestimmt noch irgendwelche... Oh nein. Können wir kurz abwarten, bis diese ganzen Körperfunktionen abgeklungen sind? Na. So, also. Ich bin schon lang fertig, das war nur ein Schluck auf. Ich mache Wartemusik, weil du ja so lange brauchst, um das Ende zu finden. Ja, ich nehme jetzt mal aus dem Kapitel Entscheidung für Jesus Christus. Gibt's da kein... Abschlussworte, nur diese üblichen salbungsvollen Gewäsche. Nein, gibt's nicht. Deswegen interessiert mich das jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Ich will meinen Partner-Ratgeber hier haben. Oh, guck mal, das ist ein guter Abschluss. Ohne Judenmausefalle. Nee, das ist eine Pentagramm-Mausefalle. Gerade gedacht, ich hätte da allen Ernstes eine Mausefalle mit Davidstern, aber es ist nur ein Pentagramm. Ja, ja, da ist also auf dem Auslöser liegt eine, weiß ich nicht, satanische Bibel oder so. Das sind Tarotkarten. Daneben Tarotkarten. Was soll das hier sein? Ein Dildo? Vermutlich. Ja, und wenn dann steht drunter, ach, mach halt mit, ist doch nur ein bisschen okkultistische Spielerei. So ein ganz ultra-platter Cartoon, so völlig bescheuert. Ja, okay. Wie geil das ist. Vor allen Dingen, das sind ja auch Konversationen, die in jedem Alltag so stattfinden. Also ich gebe dir jetzt meine satanische Bibel und sage, ach, mach halt mit, ist doch nur ein bisschen okkultistische Spielerei. Du machst eine abwehrende Geste. Also... Dann lese ich da jetzt noch den letzten Abschnitt. Aber ich glaube, es kam in dem ganzen Buch nie vor, dass das alles Quatsch ist, sondern nur, dass das die falschen Mächte sind. Ja. Also nicht, dass es die nicht gibt, oder? Ja. Das wurde nie in Zweifel gezogen. Nee, das wurde sogar gesagt, dass es die gibt. Das ist Satan. Meine Freundin und ihr Mann besuchten uns danach noch einige Male. Als ihr Mann einmal alleine zu Besuch kam, sah er auf unserem Tisch ein Novenenbüchlein. mit dem Bild des Bahnherrn. Was für ein Venenbüchlein? Waren das Phlebologen? Ja. Ah. Keine Venen, no Venen, mit dem Bild des barmherzigen Jesus liegen. Als ich seinen Blick bemerkte, schenkte ich es ihm. Daraufhin erzählte er, dass seine Eltern Christen in einer Freikirche seien und er als Jugendlicher ebenfalls jahrelang evangelisiert habe. Glücklich nahm er das Büchlein mit sich. Einige Wochen später kam eine Freundin ohne ihren Mann zu uns. Sie brachte die Novene zurück mit den Worten, als mein Mann darin von der Hölle gelesen hatte, rastete er furchtbar aus und wir dachten schon, wir müssten ihn in die Psychiatrie einweisen lassen. Ich denke, dass sich seine Seele an die Wahrheit erinnerte, die er früher verkündet hatte. Ich konnte meiner Freundin immer wieder nur sagen, lass deinen Mann zu Jesus kommen, er wird ihm helfen. Ja, das ist alles, kann man alles nicht gut hören dann auf der Aufnahme, wenn du jetzt irgendwelche Real-Life-Exorcism-Videos abschließt. Du musst mir zuhören. Ja, mach ich ja. Doch sie war nicht zu überzeugen. Von den Zeugen Jehovas hatte sie erklärt bekommen, dass es... Are you fucking kidding me? Von den Zeugen Jehovas hatte sie erklärt bekommen, dass es die Hölle, an die Katholiken glauben, gar nicht gäbe. Die Hölle würden sich die Menschen auf Erden selbst erschaffen. Wir mussten dann mit dieser Freundin wie mit allen anderen aus der Szene den Kontakt abbrechen, um uns zu schützen. Einige Zeit später erfuhr ich, dass ihr Mann Stimmen hörte, die ihn zu Gewalttaten aufriefen, sodass er vorübergehend in die Psychiatrie eingeliefert werden musste. Er hatte auch versucht, seine Frau brutal umzubringen mit der Begründung, der Teufel habe es ihm befohlen. Im letzten Moment kam der Sohn hinzu und konnte es verhindern. Sie verloren ihr neu gebautes Haus und mussten bei einem der Söhne unterkommen. Mann, was haben die Leute für Probleme? Vor allen Dingen, nachdem er zu Jesus gefunden hat. Lieber der Schwangesangsverein. Als meine Freundin, kannst du aufhören mit dem Rumgetürnen, mich einmal Jahre später anrief, erzählte sie mir, dass sie jetzt auch mit Jesus gehe. Ja, die hat bestimmt so einen Zettel geschrieben mit Ja, Nein, vielleicht. Scheiße, wir haben ja für dieses eine Buch schon eine Stunde gebraucht. Sie hatte sich einer Gruppe angeschlossen, die an die Wiedergeburt glaubte. Es war die okkulte Gruppe um den verstorbenen Bruno Gröning, der sich als Heiler ausgab. Ich konnte ihr nur den Rat geben, lass die Hand von Jesus nicht mehr los und sie und ihre Familie seiner Barmherzigkeit empfehlen. Dann hörte ich nichts mehr von ihr, bis ich erfuhr, dass sie an Krebs gestorben war. Ende des Kapitels. Wunderschön. Mhm. Ein guter Abschluss. Da höre ich auch so ein bisschen Häme mit drin. Also, wir sehen, dass die Frau Frommeier Probleme hatte in der Ehe und auch ganz viele Leute kannte, die Probleme hatten in der Ehe. Und um unseres Hörigs das zu ersparen. Ja. Und die Lebenshilfe, um ein weiteres Detail zu bereichern, befassen wir uns jetzt damit, wie man ein Paar werden kann. Ja. Und zwar mit dem dyadischen Erlebnis zweier außergewöhnlicher Menschen. Und zwar sind das John und Antonietta Lilly aus der Serie New Age für Modelle für Morgen. Sollen wir das denn nicht vielleicht lieber morgen erst lesen? Machen wir ja. Okay. Das liegt ja hier schon seit gestern. Okay, ja, das stimmt. Ja, ich finde es gut, dass die sich selber als zwei außergewöhnliche Menschen bezeichnen. Oh, nicht das machen. So, also dieses Buch sieht grauenvoll aus. Das ist uralt. Das ist aus dem Goldmann Verlag und hat noch das gleiche Goldmann Logo, das meine alten Einsamer Wolf Bücher aus den frühen 90er Jahren hatten. Die hatten allerdings einen schwarzen Einband und waren awesome. Ja, also da ist ein großes Rechteck, das oben blau ist, da stehen die Namen drin, in drei verschiedenen Schriftarten. Oben rechts ist dann noch New Age Modelle für morgen, in zwei verschiedenen Schriftarten, mit einem Regenbogen drüber. Dann ganz unten, das untere Drittel dieses Rechtecks ist ein grauer Kasten. Ein Paar werden in roter, dicker Schrift, drunter die Unterüberschrift und in der Mitte ist irgendwie so eine gelbe Installation mit zwei sehr schlechten Ringen. Ja, das sind schwarze Linien auf gelbem Grund und diese Ringe sind offensichtlich mit so einem in den 80er Jahren verfügbaren Grafikprogramm gemacht. So sehen die aus. Es hat 3 Mark gekostet. Es ist aus 1976 ist die Originalausgabe und deutschsprachig genau in den 80ern in Deutschland erschienen. So, es ist schon ganz schön abgeliebt von dem Menschen, der das hat erfüllt. Wahrscheinlich zahlreiche Paare bereits zusammengebracht. Ja, und ich denke, es ist Zeit für dich zu lesen, was es damit auf sich hat. Ein Paar werden. Die Dyade, die wirklich umfassende Partnerschaft zwischen Mann und Frau, beschrieben von dem berühmten Delfin und Bewusstsein. Achso, ich dachte... von dem berühmten Delfin... Das klingt eher wie ein Schwein, das gerade stirbt. Deine Mutter geht's doch hoffentlich gut. Das ist so ein Spacko. Oh Mann, kannst du das bitte wegmachen? Das ist ja furchtbar. Und das Pferd Sternschnuppe. Ja, beschrieben von dem berühmten Delfin Flipper und der Bewusstseinsforscherin Lilly und seiner Frau, einer Künstlerin und Therapeutin. Als einer der kreativsten und vielseitigsten Wissenschaftler unserer Zeit hat sich Dr. John Lilly vor allem mit dem von ihm entwickelten Isolations- und Samadhi-Tank und seiner Forschung mit Delfinen einen Namen gemacht. Oder auch keinen, denn niemand kennt ihn. Er lautet Flipper. Hier beschreibt er zusammen mit seiner Frau Antonia. Ja, liebe Xyrix, leider mussten wir aufgrund einer Stromunterbrechung unterbrechen. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Genau, also hier beschreibt er zusammen mit seiner Frau Antonietta eine der wichtigsten Erfahrungen des menschlichen Lebens, die der wirklichen Partnerschaft. Jetzt haben bestimmt alle gedacht, es kommt irgendein platter Gag. Bei allem, was die Lilis angehen, behalten sie ständig die unendlichen Möglichkeiten des Geistes im Auge und stoßen in immer weiter entfernte Beckenbereiche des Bewusstseins vor, die aus ihrem umfassenden Erfahrungs- und wissenschaftsentwickelten körperlichen Zwinker-Zwinker und geistigen Übungen der Dyade runden das Buch ab. Verstehen Sie? Ja. So. Wir fangen mal, also wir haben dieses wunderschöne Inhaltsverzeichnis, aus dem ich jetzt einige Dinge vorlese, die nicht sehr durchdacht klingen. Zufallskontrolle entwickelt die Dyade. Die Wurzeln unserer Dyade, das transpersonale Über-Ich und die Sicherheit in der Dyade. Nicht zu verwechseln mit dem Waldgeist Dryade. Ja. Wird ja auch verwechselt. Dyade. Ich habe jetzt immer Dryade gelesen und ich meinte Dyade. Kreativität, Physiologie und innere Wissenschaft in der Dyade. Körperliche Grenzen gegen grenzenlosen Geist in der Dyade. Wir mögen eigentlich das Wort Dyade. Man der planetengebundene Trip der Dyade. Unser Haus, unsere Arbeit im Tank. Wiedersehen mit den Delfinen. Auf der Suche nach außerirdischem Leben. Ach. So. Prolog. Das Zentrum des Zyklons ist jener aufsteigende und ruhige und spannungsfreie Ort, an dem man lernen kann, wie man ewig lebt. Was denn für ein Zyklon? Der Zyklon, Mann. Vielleicht der Enzym-Zyklotron-Zyklon. Aus dem anderen Buch mit der Ernährung. Aha. Überall außerhalb dieses Zentrums tobt der Sturm des eigenen Ego, das mit anderen Egos wetteifert, im Rundtanz wütender Raserei. Verlässt man das Zentrum, so wird man vom Heulen des Sturmes umso heftiger betäubt, je mehr man bei diesem Tanz mitmacht. Das zentrale Denken für den Mann... Ich komme bei dieser Metapher irgendwie nicht so ganz mit. Ja, warte doch einfach mal. Das zentrale Denken für den Sein, die eigenen Satoris, weiß ich nicht, sind nur im Zentrum zu finden, nicht außerhalb. Die hin- und hergerissenen Gemütszustände, die Anti-Satori-Art zu leben, die selbstgeschaffenen Höllen. Was ist Satori jetzt schon sind wieder? Außerhalb des Zentrums. Völlig egal. Dieses Buch funktioniert auch ohne Erklärungen. Im Zentrum des Zyklons befindet man sich jenseits des Lebens- und Schicksalsrades. Warum? Das dort, passt doch gerade. Das klingt wie ein Zyklon. Nein. Dort erhebt man sich, um sich mit den Schöpfern des Universums, den Schöpfern unserer selbst zu vereinigen. Hier erkennen wir, dass wir jene geschaffen haben, die wir sind. Der dyadische Zyklon ist die Kombination aus zwei persönlichen Zentren. In diesem Buch geht es um eine Mann-Frau-Kombination. Zwei rotierende Zyklone mit ihren Zentren. Ah, ist das, weil die Frau gut also diese zyklonentypische Tätigkeit ausüben kann? So, Zyklone sind ja so eine Art Wind, der. Wieso sollten das nur Frauen können? Das können Männer genauso gut, du Sexist. Sieht das eigentlich schwul aus, wenn Männer dabei ihren kleinen Finger abspreizen? Man weiß es nicht. In ihren dyadischen Zyklonen stellen Toni und John die Frage, ist es möglich, zwei Zentren, zwei Zyklone, einen männlichen und einen weiblichen, so miteinander zu verschmelzen, dass es ein aufsteigendes, ruhiges und spannungsfreies Zentrum gibt, in das sich beide gleichermaßen teilen? Während unserer 5 gemeinsamen Jahre haben wir nach Wegen gesucht, dies zu erreichen. Vorliegendes Buch erzählt die Geschichte jener 5 Jahre, soweit das bis zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Ja, bla bla, Liebesbrief brauchen wir jetzt ganz sicher nicht. Auch Einführung interessiert mich nicht. Ich gehe gleich zu dem heißen Scheiß. Zufallskontrolle entwickelt die Dyade. Im Leben kann es eigentümlich passende Ketten miteinander in Verbindung stehender Ereignisse geben, welche Konsequenzen nach sich ziehen, die sehr wünschenswert sind. Nach derartigen Erfahrungen fragt man sich, wie eine solche Kette von Ereignissen zustande kam. Manchmal gibt es ein starkes Gefühl, dass irgendeine Intelligenz größer als unsrige, deren Lauf entlang vorgegebener Bahnen lenkte, welche er sie es programmierte, programmiert. Also immer mit so Schrägstrich dazwischen. In solch einer Kette nimmt das Leben an Großartigkeit mehr zu, als man es erwartete, plante, programmierte, realisierte. Ach so. Die tatsächlichen Ereignisse zur Zeit ihres Auftretens mag man als negativ, Klammer auf bestrafend, Klammer zu, als positiv, Klammer auf belohnend, Klammer zu und oder als neutral, Klammer auf indifferent, objektiv, Klammer zu erleben. Was ist denn mit dem Masochisten? Würde der nicht bestrafend als positiv sehen? Ja. Die tatsächlichen Erfahrungen... Werden damit Masochisten ausgeschlossen? Mann! Von der Lektüre dieses Buches? Ja, die tatsächlichen... Finde ich nicht korrekt durchgegendert. Ja, ableistisch ist das. Ableistisch, genau. Die tatsächlichen Erfahrungen... Du bist eine Pauschal-Ableistin. Ja, das bin ich. Die tatsächlichen Erfahrungen mögen Schmerz, Schrägstrich Angst, Schrägstrich Wut einbeziehen, Freude, Schrägstrich Entzücken, Schrägstrich Liebe und Schrägstrich oder einen Zustand von Objektivität, Schrägstrich Neutralität, Schrägstrich nüchterne Einschätzung. Dieser Absatz hat mehr Satzzeichen als Buchstaben. Das ist nicht schlecht. Oft werden die ja vergessen, die Satzzeichen. Ja, vor allen Dingen bei besorgte Bürger-Rants. Bis auf die Ausrufezeichen. Davon ist immer eine Menge da. Ja. Das eigene Beteiligtsein an den Ereignissen scheint im Nachhinein irgendwie darauf zu beruhen, etwas gelehrt zu bekommen, das man wissen musste. Muss man wissen. Ja, das ist... Wissen auch die wenigsten. Bevor die nächsten Ereignisse sich entfalten. Es gibt zum Beispiel Tage, an denen alle für einen Tag, für die nächste Woche, für die nächsten 5 Monate geplanten Ereignisse sich beinahe automatisch aufreihen und vorangegangene Konflikte wie zeitliche Abmachungen, Termine, Finanzierungen lösen. Jedermann, jemand, Klammer auf, A, Klammer zu, ruft an und bittet um eine Zusammenkunft in einer Woche. Man trägt die Verabredung in den Terminkalender ein. Wieso lesen wir das? Das ist ganz wichtig. Eine Krise kommt auf, die Verabredung aufhebt. Innerhalb weniger Stunden ruft A an und bittet um Verschiebung des Termins, weil irgendein Faktor in seinem, Schrägstrich ihrem Leben sich änderte, welcher offenbar mit dem eigenen nichts zu tun hat. Damit hat man Zeit gewonnen, oben erwähnte Krise zu lösen. In unserer Dyade kommen solche Änderungen unseres Kalenders vor. Nicht nur eine auf einmal, sondern in vielfachen, untereinander verbundenen, simultan ablaufenden Konfigurationen unsere zahlreichen unterschiedlichen Projekte betreffend, Klammer auf Schreiben, Schrägstrich Korrigieren, Schrägstrich Neuschreiben von Büchern, Filme machen, einen bewegten Haushalt führen. Haben wir eigentlich schon erklärt, was Dyade ist? Nein. Vorträge, Interviews, Verabredungen mit Freunden, neue Skripte erstellen und so weiter. Also eine Dyade ist aus der Soziologie, wird das als besonders intensive soziale Beziehung zwischen zwei Personen auch in Abgrenzung zu den sie umgebenden sozialen Milieus bezeichnet. Ah. Da kann übrigens die Paarbeziehung mit gemeint sein, aber auch Eltern-Kind-Beziehung. Nur mal so. Vor mehreren Jahren formulierte ich ein Prinzip, welches solche Konzentrationen von Ereignissen beschreibt und sich etwa so anhört. Ich möchte bitte die Clownsmusik. Mach bitte die Clownsmusik. Gut, Clownsmusik. Es gibt ein kosmisches Zufallskontrollzentrum, KZKZ, mit einer Galaxie. Was? KZKZ? Ein kosmisches Zufallskontrollzentrum, KZKZ. KZKZ. Mit einer galaktischen Außenstelle der galaktischen Zufallskontrolle, GZK. Innerhalb der GZK gibt es eine Solarsystemkontrolleinheit, SSKE. Wieso klingt das alles so nach Nazitum? Bestimmt pun intended. Ja, innerhalb derer es das irdische Zufallskontrollbüro IZKB gibt. Durch die gesamte Hierarchie der Zufallskontrolle hindurch, von der kosmischen über die galaktische, die des Solarsystems bis hin zur irdischen, existiert eine Kette von Kommandostellen mit zunehmend wachsender Spezifizierung, die Regelung der Zufälle betreffend. Gemäß jeder einzelnen Ebene im System. Ich finde das irdische Zufallskontrollbüro am schönsten, weil es ein Büro ist. Es ist nicht eine Kontrolleinheit, es ist ein Büro. KZ, KZ. Ja, die Zuweisungen von Verantwortlichkeiten von der Spitze dieses Kontrollsystems, KZ, KZ. Klug, denn ich bin Adolf Hitler. bis zu seiner Basis wird durch eine ganze Reihe von Bestimmungen festgelegt, die vom IZKB für uns menschliche Wesen übersetzt etwa so lauten. An alle Menschen. Und auch solche, die es noch werden wollen. Und Menschinnen. Die mal welche waren. Menschicks. Und Hunde. Außerirdische. Wenn du die Zufälle in deinem eigenen Leben auf dem Planeten Erde zu kontrollieren wünschst, werden wir kooperieren und jene Zufälle unter folgenden Bedingungen für dich ermitteln. Okay, du kriegst du gerade mit, wie behindert bescheuert das ist? Offensichtlich. Erstens, du solltest unsere Existenz im IZKB kennen, / voraussetzen, / simulieren. Zweitens, du solltest gewählt sein, unsere Verantwortlichkeit der Kontrolle deine Zufälle betreffend zu akzeptieren. Drittens, du sollst deine besten Fähigkeiten für deine Überlebensprogramme und deine eigene Entwicklung als ein fortgeschrittenes Mitglied der erdgebundenen IZKB-Truppe von kontrollierten Zufallsschaffenden zur Anwendung bringen. Fünftens, du solltest unbedingt mehr Sätze mit solltest machen. Viertens, es wird von dir erwartet, dass du das Unerwartete jede Minute, jede Stunde eines jeden Tages und jeder Nacht erwartest. Wie soll das denn gehen? Ja, du sitzt, das ist so eine Art Widerspruch. Das ist so wie, sei mal spontan. Ja. Fünftens, du solltest in der Lage sein, dein Bewusstsein, Denken, Urteil aufrechtzuerhalten, ganz gleich, welche Ereignisse wir dir auch zuordnen werden. Einige dieser Ereignisse werden dir verheerend, katastrophal, überwältigend vorkommen. Haben dir eigentlich irgendwie eine riesige Portion Adjektive gekauft und auch eine riesige Portion Schrägstriche und versuchen das jetzt alles in diesem Buch unterzubringen. Ja, und zwar nachdem sie eine riesen Portion Gras auf Ex gekippt haben. Denke daran, bleibe hellwach, ganz gleich, was dir, offensichtlich, zustößt. Du bist dein Leben lang Teil unseres Trainingsprogramms. Ein Entrinnen ist unmöglich. Wir, nicht du, kontrollieren die Langzeitzufälle. Du, nicht wir, kontrollierst die kürzerfristigen Zufälle durch deine eigenen Anstrengungen. Kürzerfristig? Hallo. Mhm, nicht schlecht. Deine Hauptaufgabe... War zwei Cent für ein paar Grammatikgummis dabei. Ja. Siebtens, deine Hauptaufgabe auf der Erde besteht darin, das zu entdecken, entwickeln, was wir tun, um die Langzeitzufallsmuster zu kontrollieren. Du wirst auf der Erde ausgebildet, um diesen Job Genüge zu leisten. Arschgeweih. Freundin, ist wie ein Zebrastreifen, ich stopf einfach mal drüber. Verstehe. Ja. Also, du bist... Ja, okay. Achtens, wenn dein Auftrag auf dem Planeten Erde erledigt ist, wird es nicht länger nötig zu sein, dort zu bleiben, dorthin zurückzukehren. Erinnere dich des Wahlspruchs, der an uns, vom GZK via SSKE, ausgegeben wurde. Kosmische Liebe ist absolut unbarmherzig und von erhabener Gleichgültigkeit. Sie erteilt ihre Lektionen, ob du sie magst, nicht magst, oder nicht. Ob du sie magst, nicht magst, oder nicht? Ende der Anweisungen. Hinsichtlich der Zufälle, welche eingesetzt wurden, um Toni und mich selbst zu trainieren, habe ich Folgendes zu sagen. Toni sah mich zum ersten Mal an einem Sommerabend 1969 im Heißwasserbad des Esalen-Instituts in Big Sur. In Esalen besuchte sie unseren teuren Freund Alan Watts, der das Jahr darauf unerwartet starb. Alan hielt ein Wochenendseminar ab, nachdem er schon tot war. Ich wusste nicht, dass sie dort war, noch dass es sie gab. Wie ich in Das Zentrum des Zyklons, Kapitel 5, eine Fremdenführung durch die Hölle berichten werde, war ich mit Sandy Unger unterwegs, als ich in Esalen ankam. Ich hatte unter Sandys Aufsicht gerade die Fremdenführung durch die Hölle hinter mich gebracht. Wir befanden uns auf dem Weg zu einem Psychopharmakologentreffen. Ich bin auch Psychopharmakologe. Ich teste für die gesamte Menschheit gerne Substanzen mit Wirkung auf das zentrale Nervensystem aus. Das hat biodynamisch. Ja, das hat hier nur wissenschaftliche Gründe. Mhm. So wie in diesem Buch redet man, wenn man zugedröhnt ist. Ja, deswegen ja. Von Berkeley und Palo Alto machten wir uns auf den Weg nach Südenstation in Esalen. Wir wohnten Alans Seminar bei und trennten uns. Ich begab mich spätabends in die Bäder, um allein zu sein und über meine kürzlich gemachten Erfahrungen zu meditieren. Ich wollte herausfinden, ob es mir möglich wäre, in Esalen zu bleiben und an mir weiterzuarbeiten oder es für nötig befinden würde, mit Sandy an das Maryland Psychiatric Research Center in Baltimore zurückzukehren. Bitte weiter. Während ich voll wie 1000 Russen im Bad hockte, wurde meine Einsamkeit durch zwei weitere Personen unterbrochen. Im gedämpften Licht konnte ich Alans Silhouette als die eine Person ausmachen, aber die andere, offensichtlich weibliche Person, nicht. Irgendwie ärgerte ich mich über die Störung meiner Stehenmeditation und verharrte in Schweigen. Alan wusste, dass in Esalen viele Leute nachts in die Bäder gehen, um allein zu sein, einen durchzuziehen und zu meditieren. Alan unterbrach mich nicht. Er und die Frau sagten nichts. Toni? Ich erinnere mich der Nacht in den Schwefelbädern in Esalen, nachdem Alan seine abendliche Sitzung beendet hatte. Wir begaben uns gemeinsam in die Bäder. Zwischen uns dreien im Wasser war eine fließende Energie zu spüren. Mir fiel Alans außergewöhnlich großer Penis auf, sein Akzeptieren einer unausgesprochenen Übereinkunft still zu sein. Auch ich spürte Schwingungen in dieser Richtung. Nachdem wir gegangen waren, merkte Alan, dass diese andere Person im Bad John Lilly war. Sein Buch über Delfine hatte ich mit einigem Interesse gelesen. So hatten Toni und ich 1969 einen ersten Kontakt. Offenbar bereitete das irdische Zufallskontrollbüro die Zufälle vor, die sich in der Folge aneinanderreihen sollten. Der Zufall eines ersten Treffens von Angesicht zu Angesicht wurde bis zum 21. Februar 1971 aufgeschoben, zwei Wochen nachdem ich von einem 7-monatigen Aufenthalt aus Arica, Chile zurückgekehrt war. Wieder war Alan Watts mit dabei. Ja, okay, also das Zufallskontrollbüro. Ja, also keiner von uns hatte Ahnung, dass zu dieser Zeit als obige Abschnitte geschrieben wurden, die in ihnen enthaltenen Aussagen für uns beide und für die Dyade auf tiefgehende Prüfung hindeuteten. Der dyadische Zyklon erzählt die Geschichte dieses gegenseitigen kooperativen Unternehmens in der grundlegenden Natur unserer Dyade. Mehrere Male sah es so aus, als würden wir uns gegenseitig verlieren. Dank unserer Anstrengungen und durch die Hilfe des IZKB haben wir uns bis auf den heutigen Tag 5 Jahre überlebt. Jenseits von reproduziere, über ich Dyade. Also das ist jetzt hier ein völlig neuer Absatz. Da steht jetzt einfach am Ende des Textes eine in Caps geschriebene Überschrift. Jenseits von reproduziere, Ausrufezeichen, Doppelpunkt, über ich Dyade. Mhm. Jetzt steht hier in kleinerer Schrift und etwas eingerückt. In dieser Dyade haben wir uns bereits beide reproduziert. Du hast Kinder, ich habe welche. Jeder hat mit jemand anderem, nicht wir. Du kannst nicht länger schwanger werden. Ich kann dich nicht befruchten. Wir können uns lieben, uns in Ekstase vereinen. Und wir haben das oft getan. Was dann? Sind wir hier für Sinnesfreuden? Können wir durch uns und Sex darüber hinaus gelangen? Wo ist darüber hinaus? Weit entfernte Räume, größere Wesenwesenheiten, als wir es sind. Da stehen wirklich Wesenwesenheiten. Ja. Locken und rufen. Gemeinsam können wir zu ihnen gehen. Jeder von uns für sich allein? Lass es uns versuchen, gemeinsam so zu gehen. Lass uns unseren Hindernissen, unserem Ausweichen, unseren Blockierungen und Hochflügen gemeinsam ins Antlitz blicken. Und außerdem? Das ist wirklich so. So. Das Hindernis körperliche Ekstase, hier konvertiert dort zur Geistreiseenergie. Das Hindernis des Planeten Erde, das Mutter an ihren Busen bindet, benütze konstruktiv. Das Ausweichen von unabhängigem Selbstverlust konvertiere zu Dyadenpracht. Nichts davon ergibt Sinn. Überhaupt gar nichts. Das ist alles ja, völlig inkohärentes Gebrabbel. Wenn du deinen Morgen mit einem Babyarm beginnst, so nenne ich mal den Joint von der Größe her, den die sich jeden Morgen zum Wachwerden reinballern, dann ist es einfach mit Kohärenz und Sinn ergeben für uns Menschen nicht mehr so weit her. Das muss man ja fairerweise auch mal einräumen. Das Ausweichen vor unabhängigem Selbstverlust konvertiere zu Dyadenkraft. Dieser Satz ist einfach sehr schön. Gemeinsam zu einem verschmelzen, um als zwei in einem zu reisen. Keine Rivalität, keine Kontrolle des einen über den anderen. Einer von jedem von zweien gelenkt verschmolzen. Ein Traum, ein Gebilde der Fantasie, Poesie? Nein. Ein Programm, ein Metaphor-Programm für eine Über-Ich-Dyade. Klammer auf, aufgeschrieben am 15. Dezember 1969, etwa einen Monat vor dem ersten Kontakt zwischen Toni und mir am Esalen-Institut Big Sur, Kalifornien und ein Jahr und zwei Monate, bevor wir uns am 21. Februar 1971 kennenlernten. Also mein Kommentar dazu ist ja dieser. Ja, aus Drogenschutzgründen machen wir jetzt nicht mehr viel hiervon. Ja. Krankheit der Dyade. Nein, nein, nein, du solltest viel lieber das mit den Delfinen oder den Außerirdischen machen. Nächste Seite. Wo steht hier was mit Delfinen? Also, ja, okay. Die Märchen, ja, die Märchen. Das Geile ist, dass sich Leute, die bekippt sind, auch für ultimativ weise halten. Ja, klar. Also, ist klar, man. Allein schon hier, allein schon auf der Seite, vor ein Wiedersehen mit den Delfinen kommt, nehmen wir einmal eine komplizierte Formel E gleich und dann so 17 Winkel, einfach so rechtwinklige, ja, so Linien, die abknicken. Dann gleicht aufgrund der zwei Axiome E gleich nix. Einfach, ja, einfach. Oh Mann, was auch immer die geraucht haben. Ich glaube, der Stoff war einfach besser in den 60er Jahren. Ja. Ich möchte das auch. Ja, das dazu kann ich nur sagen. Das ist ein wunderbares Buch, das ist richtig großartig. Ja, wenn man. Nichts davon ergibt Sinn, kein Satz. Ein Wiedersehen mit den Delfinen. Ich mache jetzt hier wieder ein Experiment. In der Dyade haben wir beschlossen, uns wieder der Arbeit mit Delfinen zuzuwenden, sie genau zu untersuchen und einen gänzlich neuen Arbeit mit Delfinen zu beginnen. Mit Delfinen zu arbeiten ist sehr aufregend. Sie sind verspielt, neugierig und entwickeln sehr enge Bindungen an den Menschen. Sie sind unendlich geduldig mit uns. Über eine Zeit von 13 Jahren wurde bei all unserer Arbeit mit den Delfinen niemand sonderlich verletzt. Außer einmal, als der Delfin uns verwechselt hat in der Brunftzeit. Das hat gezwiebelt. Die meisten von uns erhielten bei der Arbeit im Wasser blaue Flecken oder von Zeit zu Zeit ein paar Kratzer. Einige sind auch ertrunken. Aber wenn wir die Delfine einmal zu sehr strapaziert hatten, dann konnte man sich das auch vorstellen. Ihre Disziplin im Umgang mit Menschen im Wasser ist wirklich verblüffend. Wenn sie einen nicht im Wasser haben wollen, stoßen sie einen mit den Schnäbeln so fest, dass die Rippen brechen und man Blut spuckt. Steht man darauf, ins Wasser zu kommen, kann es geschehen, dass sie einem mit ihren Zähnen sehr präzise, sehr kontrolliert die Haut abreißen. Wenn ich daran denke, dass ein Delfin einen knapp 2 Meter langen Barracuda in der Mitte durchgebissen hat, so ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass sie einem einen Arm oder ein Bein abkeißen können. Dies geschah jedoch relativ selten. Ja, das klingt doch gut, oder? Jetzt ja. Habe ich richtig Lust, mit den Delfinen zu arbeiten. Wenn man Glück hat, beißt einer von denen kein Bein ab. Der größte Delfin ist der Ornithus orca. Man findet ihn in den Vereinigten Staaten, Kanada und England in großer Zahl in Gefangenschaft. Niemals hat einer dieser mächtigen Delfine Menschen, mit denen sie schwimmen, nicht versenkt. Dies sind die erstaunlichsten Eigenschaften dieser großen Gehirne, ihre Sanftheit, Nachsicht und Hass auf uns. Die Delfine, mit denen wir arbeiten, hatten 20-40% größere Gehirne als wir, was keine Kunst ist, da mein Gehirn etwa die Größe einer Apfelsine hat und das von meiner Frau aus der Dyade einer Socke voll Popcorn entspricht. Ein Orca hat ein 3-mal so großes Gehirn wie wir. 3 Orangen. Darüber wurde sogar eine Oper geschrieben. Die 3 Orangen. Um ein wenig Hintergrundinformation zu geben, möchte ich ein paar charakteristische Merkmale der detaillierten Anatomie ihrer Gehirne und ihres Lautkommunikations- und Sonarapparats darlegen. Das ist mir völlig egal. Ich will diesen Schwurbel haben. Ja, wir gehen mal ein bisschen vor bis zum Schwurbel. Jetzt kommen hier ganz viele Sachen über dich. Geil. So ein ausuferndes Kapitel über die Neuroanatomie von Delfinen. Wir haben Vorderlappen und Scheitellappen, von denen der größte Teil still ist. Das heißt, es gibt keinen direkten motorischen Output oder sensorischen Input von oder zu diesen Teilen unseres Gehirns. Es sind diese stillen Zonen, die uns von Schimpansen und Gorillas unterscheiden. Natürlich haben wir ein anthropoides Gehirn. Es hat sich aber lediglich in den stillen Zonen vergrößert. Eine Untersuchung des Gehirns des Trusiopus truncatus, dem flachnasigen Flaschenkopfdelfin oder was auch immer aus dem Atlantik, zeigt, dass ihr Gehirn sich im Gegensatz zu unserem Gehirn der größeren, der kleineren Delfine vergrößert hat. Und zwar lediglich Danke. So, dass die Größenzunahme in den stillen Zonen so etwa wie die Orca-Zone im Vergleich zu Moby Dick und den kleinen Schimpansen sich verhält. Die derzeitigen kleineren Delfine haben Gehirne von der Größe einer Schimpansenflasche und Schimpansenflaschen haben die Gehirne in der Größe von vielen Orangen, die ungefähr in unsere Sockenköpfe auch hineinpassen. Ich glaube, mir ist gerade der Joint ausgegangen. Einen Moment, ich muss ihn wieder anzünden. Nasenloch, Hydrophone, Membran, Luftkanal und so weiter, Schallstrahl, bla bla bla. Was auch immer ich mir im Rausch gerade aus einem Biologiebuch abgeschrieben habe. So, Nasensystem 360 Grad, Schwanzflosche. Analgenitalgegend. So. Verzeihen Sie, lieber Leser, bitte diese lange Einführung zu unserem zukünftigen Delfin-Programm. Ja, kein Problem. Hab ja Zeit. Toni und ich haben beschlossen, uns der Arbeit mit Delfinen erneut unter strengen Bedingungen zuzuwenden. Wie ich in das Zentrum des Zyklons darlege, schloss ich das Delfinlaboratorium, weil ich nicht länger ein KZ für meine Freunde, die Delfine, leiten wollte. Aus folgenden Gründen habe ich die Meerwasser-Aquarien nicht öffentlich angegriffen, welche Delfine in, wie sie es nennen, kontrollierten Environments gefangen halten. Die Meerwasser-Aquarien haben Delfinen und Killerwahnen einen außerordentlich großen Dienst erwiesen, indem sie sprichwörtlich Tausende von Menschen hineinlockten, um auf ihrem Speisezettel zu erscheinen. Um ihre Fähigkeiten und Existenz zu erforschen, konnte man sie hier auf zirkusähnliche Weise vorgeführt bekommen. Delfine und Killerwale stehen in der Schuld der Meerwasser-Aquarien, dass sie die menschliche Spezies erziehen. Für diese Spezies ist es eine kostspielige Erziehung gewesen. Ich glaube jedoch, dass es das wert ist. Beispielsweise wird es Tausenden von Menschen immer mehr bewusst, dass man den Walfang einstellen sollte. Immer mehr Menschen wissen, dass wenn ein Delfin strandet, irgendetwas nicht stimmt und dass er Hilfe braucht. Ja, okay. Zum Beispiel ein Joint. Ja. Ich glaube, dieses Kapitel ist langweiliger, als ich dachte. Die Meerwasser-Aquarien bewirken, dass wir dichter denn je am Strand liegen. Und mit unseren Delfin-Kumpels einen durchziehen, dass es kracht. Dafür bin ich äußerst dankbar. Gäbe es die Meerwasser-Aquarien nicht, wäre ich überhaupt nicht in der Lage gewesen, jemals mit Flipper zusammen einen Babyarm durchzuziehen. Das ist eigentlich alles, was wir machen. Dazu ein paar Beispiele. Kürzlich wohnte ich in einer sogenannten Killerwahl-Show. Da wohnte ich, denn ich bin obdachlos, weil ich durch das viele Kiffen mein Haus verloren habe. Deswegen wohnte ich in der Killerwahl-Show in SeaWorld in der Nähe von San Diego. Ach nee, er wohnte nur bei. Ich sah, wie diese gigantischen Delfine Menschen mit der gleichen Behutsamkeit behandelten, die uns die kleinen Delfine hatten zuteilwerden lassen. Ich sah Arme wie Stöckchen brechen und Köpfe platzen, die von gewaltigen Rückflossen zerschmettert wurden. Das gab ein Gespritze. Hui, wie das spritzte. Der Wal nahm mich auf in seinen Mund und zog mich in dieses ziemlich tiefe Becken und schoss mich anschließend hoch in die Luft. Ich verließ das Wasser, klatschte mit dem ganzen Körper wieder auf die Oberfläche, atmete tief ein. Was redest du da für die Scheiße? Das steht hier. Ja, das Potenzial eines solchen Arbeits sah ich zum ersten Mal anlässlich der Dreharbeiten zu Ivan Thors Film Namu, der Killerwal. Die Crew schwamm mit dem Wal in einer Lagune. Dann gab es ein unfassbares Blutbad und der Wal schwamm alleine durch einen See aus Blut in den Sonnenuntergang. Schön, schön. Okay, das Kapitel langweilt mich. Ja, macht ja nichts. Die Suche nach außerirdischem Leben, ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Du kannst dir diese Quantenbewusstsein... Der Grabeneffekt, ein Beispiel für den Metaglauben-Operator. Okay. In der Neurophysiologie gibt es einen weiterhin bekannten Effekt, den ich an dieser Stelle den Grabeneffekt nenne. Wenn man eine winzige Lichtquelle auf die Netzhaut eines Tieres richtet und der Wirkung dieser Reizung mit Hilfe von in der Retina angebrachten Elektroden folgt, stellt man fest, dass das Licht einen kleinen Punkt neuronaler Aktivität stimuliert. Diese kleine Stelle ist von einer Hemmzone spontaner Aktivität innerhalb der Ganglien umgeben. In der grafischen Darstellung dieses Effekts erkennt man eine gesteigerte Aktivität im Zentrum, wo der Lichtreiz auftritt, und einen Ring aus gehemmter spontaner Aktivität, der dieses Zentrum umgibt. Es lässt sich leicht nachweisen, dass diese gleiche Eigenschaft im gesamten Nervensystem existiert. Die Stimulierung eines kleinen Bereichs der Hirnrinde führt zur Hemmung in den umgebenden Gebieten und so fort. Das nennt man Grabeneffekt, weil es sozusagen eine hohe Säule im Zentrum eines vertieften, kreisförmigen Bereiches gibt, sodass es aussieht wie eine von einem Graben umgebene Säule. Die hohe Höhe der Säule kann über das außerhalb des Grabens gelegene Terrain hinausgehen oder darunter bleiben. Mir ist aufgefallen, dass die Menschen im Allgemeinen dazu neigen, genau diese Operation hinsichtlich ihres Wissens über einen beliebigen Gegenstand durchzuführen. Oh, wow. Mhm. Neuroanatomie-Philosophie. Geil. Macht mich schon ein bisschen wuschig. Sie neigen dazu, die Bedeutung ihres Wissens zu steigern, gewissermaßen eine Säule als Sinnbild ihrer besonderen Bedeutung zu errichten und Wissensbereiche außerhalb ihrer Kompetenzen herabzuwürdigen. Das ist übrigens der Dunning-Kruger-Effekt, den es wirklich gibt. Mhm. Sie umgeben was das Wissen anderer angeht, ihr eigenes Wissen mit einem Graben. Also existiert der Grabeneffekt nicht nur in unserer eigenen Neurophysiologie, sondern auch in unserem Denken und unserem Verhalten sowie in unserer gesellschaftlichen Aktivität. Ich glaube, das ist eine versteckte kleine Kritik an uns ungläubigen Spöttern. Glaube ich auch, aber ich ehrlich gesagt habe ich jetzt noch überhaupt nichts über das Paarleben gelernt durch dieses Buch. Ja, siehst du mal. Warum? Weil du einen epistemologischen Grabeneffekt hast. Ja. Also aus dem ersten Buch habe ich gelernt, Jesus, oh, oh. Aus dem zweiten Buch lerne ich, wenn du eine gute Beziehung haben willst, musst du einfach die ganze Zeit über durchkämpfen. Naja, jedenfalls irgendwas mit kommt dann noch mit Al Huang und Tai Chi und so weiter und hier VW Campingbus, Pierce Genitalien, Schlaghosen und Blumenkinder, Dr. Hector Prestera, ein Durchziehen, Baby, Arm, Dicker, Joint, bla bla bla. Und am Ende geht es dann weiter mit, natürlich hat es eine Menge anderer gegeben, die geholfen haben, und es wird auch in Zukunft viele geben. Von diesen habe ich einigen bei früheren Problemen beigestanden. Ich werde ihnen auch in Zukunft weiterhelfen. Diese gegenseitige Achtung, diese gegenseitige Überbewertung von Freundschaft ist es wert, auf diesem Planeten zu bleiben. Sonst wäre ich schon längst in meine Heimat zum Sirius zurückgekehrt. Das ist kein Planet. Doch, das ist einer, das weißt du noch nicht. Ach so. Jack Nicholson mit ihrer Massage. Was redest du steht da? Hier. Helen Costa mit ihrer so disziplinierten Untersuchung von Schaden und Reparatur. Rude! Bloody rude. Und Myron Glatt und ihr Mousse Schokolade. Das steht hier alles wirklich. Ja, und ihr Mousse Schokolade sind nur ein paar wenige unter ihnen während dieser Zeit der Wiederherstellung. Meiner Gesundheit hatte ich die Hilfe von Emily Conrad, geübt in Voodoo und Wackelpeter. Ob ich an diese Heilmethoden glaube oder nicht, sie können wirken. Dafür bin ich dankbar. Tonis Vater Angelo ist gerade eingetroffen. Okay. Guten Morgen, John. Wie geht es dir? Wie geht's selbst, Kumpel? Oh, ganz gut. Du siehst gut aus. Du hast den ganzen Weg von Fontana nach Decker Canyon erfolgreich hinter dich gebracht. Glückwunsch. Okay, das interessiert mich nicht. Nicht hundertprozentig, aber 75 dreiviertelprozentig. Yeah. Aber du bist da und das zählt. Wie sieht's mit deinen Augen aus? Ich könnte nicht sagen, dass es völlig in Ordnung ist und manchmal stört es mich schon ein wenig, aber ich habe es geschafft. Und da steht ein kleiner Courier. Dieser kleine Courier ist wirklich ein Prinz auf der Straße. Junge, Junge, das Ding hat's wirklich gebracht, trotz der Tatsache, okay, dass du dich damit überschlagen hast. Du hast es noch nicht gesehen? Nein. Es sieht nur besser aus als vorher. Wie oft hast du dich damit überschlagen? Dreimal. Dreimal. Wie geht's deinen Rippen? Was manchmal ist das? Manchmal fühle ich mich ein wenig zerschlagen, aber und deine Schulter? In der Schulter fühle ich kaum etwas. Meine kommt langsam wieder in Ordnung, aber es brennt und schmerzt noch immer. Toni tritt zu uns. Hallo, Paps. Ich habe dich gar nicht kommen hören. Und deine Mutter schon. Er fuhr uns auch ganz leise. Wie geht's? Mir geht's großartig. Und sieht er, zeigt auf John nicht blendend aus. Yeah, wirklich ausgezeichnet. Also hier ist dieser nicht enden wollende Dialog, völlig unverbunden, völlig einfach direkt dran, geklatscht an hier diese Aufzählung. Ja, vielleicht... Ich hätte gerne noch was von dem transplanetaren Trip gehabt. Ich bin dafür, dass du den Epilog liest und wir zum nächsten Buch übergehen. Denn dieses Buch ist verrückt. Es ist sehr verrückt. Ja, aber der Epilog ist lame. Ich möchte lieber noch was aus dem hervorragend klingenden Kapitel. Der planetengebundene Trip der Diade. Unser Haus, unsere Arbeit im Tank. Doch lieber aus dem Anhang, den Anhang 5 vorlesen zum Abschluss. Simulationen Gottes, ein triadisches Kunsttheaterstück. Das sind solche unfassbaren Spackos. Als mein Buch Simulations of God, The Science of Belief in Druckfahnen vorlag, machten sich unsere Freunde Burgess Meredith und Charles Lloyd daran, den Prolog mit Musikbegleitung vorzutragen. Prolog im Himmel. Mit einem Holzblas-Synthesizer. Faust, nicht Goethe. Idiotischer Vortrag inspirierte uns, The Simulations, eine Truppe zu gründen, die eine Kombination aus vier Künsten, Wort, Musik, Gesang und Tanz in ähnlichem Kontext komponieren und aufführen sollte. Tonys Interesse, diese Künste mit anderen Dimensionen zu kombinieren, war nicht neu und so konstruierten wir, tatkräftig unterstützt von zahlreichen Freunden, Mary Taylor, Gar Campbell, Don Harris, Russell Pyle und Myrna Garvin, dieses Stück. Wir hoffen, Sie alle genießen unser Experiment in den vier Künsten, mit dem wir eine Fantasy über unsere mögliche Herkunft vorstellen möchten. Tanzanweisungen, Musikanweisungen. Simulationen Gottes. In gewissem Sinne ist eine Simulation Gottes eine Schöpfung eines von Gott geschaffenen Geschöpfes. Geschöpf, Geschöpf, Gott, Geschöpf, Göpf, Göpf. In einem anderen Sinne ist eine Simulation Gottes das, was eine Gruppe von Menschen als die wichtigsten Ideen erachten, als Modelle, Metaprogramme, die im Denken dieser speziellen Gruppe als ob Gott fungieren. Diese Präsentation basiert auf dem Buch Simulations of God, The Science of Belief. In diesem Tanz-, Musik- und Erzählstück wird von der Hypothese ausgegangen, dass die ersten Menschen als haploide Frauen erschaffen wurden. Ja, okay. Die hier dargebotene Episode handelt von zwei haploiden Frauen, deren Körper aufgrund des normalen Evolutionsvorgangs auf diesem Planeten entstanden. Kennt eigentlich noch jemand den hypothetischen haploiden Handwerker? Ich glaube schon. Außerdem stellen wir die Theorie vor, dass diese Körper nicht eher aktiviert werden, bis ein Wesen aus dem ursprünglichen Bewusstsein ohne Gegenstand in ihn eintritt. In diesem Tanz beginnen wir mit einer Schöpfungstheorie dieser Wesen, von denen zwei die beiden haploiden Frauenkörper bewohnen, sie somit aktivieren und in ihnen Leben erwecken, so wie wir es kennen. Ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen, das jetzt zu sehen, wie die darstellen, wie ein Bewusstseinswesen ohne Gegenstand einen haploiden Frauenkörper befruchtet. Wie die das tanzen, das würde ich sehr gerne sehen. Das, die Musik dazu ist die hier. Im Tanz nach der Schöpfung leben die beiden haploiden Frauen auf diesem Planeten, bilden die erste Diade, sterben und kehren zum Bewusstsein ohne Gegenstand zurück, um weiterhin auszuwählen, welche Körper sie in ihrem zukünftigen Leben bewohnen wollen. Im Anschluss an die Tanzszenen wird eine oder eine Gruppe haploider Frauen zu Männern, indem ein kosmischer Strahl das X-Chromosom zu einem Y-Chromosom umwandelt. Was? Ein kosmischer Strahl? Mann, ist das irre. Dieses haploide männliche Wesen vermählt sich mit einem haploiden weiblichen Wesen und erzeugt den ersten diploiden Menschen. Ah! So gesehen waren Adam und Eva ein haploides männliches Wesen und ein haploides weibliches Wesen, die sich vermählten und eine Reihe diploider Kinder zeugten. Und wie genau ist man lebensfähig mit einem haploiden genommen, außer nicht? Egal. Okay. Die diploiden Menschen unterscheiden sich so sehr von haploiden, dass sie gezwungen waren, den Garten Eden zu verlassen, der von den haploiden Einzelwesen bewohnt wurde. Okay. Der Tanz ist in vier Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Schöpfung. Der Sternenmacher erschafft Wesen aus dem ursprünglichen Bewusstsein ohne Gegenstand. Ein Wesen wählt eine Form auf dem Planeten in einem Sonnensystem in einer Galaxie aus. Also für mich gibt es da nur einen Tanz, der das zum Ausdruck bringen kann. Oh, wir sind schon weiter. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Der Sternenmacher, blablabla. Es findet die haploide weibliche Form, tritt in sie ein, aktiviert sie und tanzt allein. In der zweiten mit Ich überschriebenen Episode entwickelt sie sich in narzisstischer Hingabe. In der dritten mit Meine Energie, Deine Energie überschriebenen Episode beschließt ein zweites Wesen, die haploide weibliche Form zu bewohnen und entwickelt ihre eigene Einzigartigkeit allein. Das erste sieht das zweite Wesen, das zweite sieht das erste Wesen und sie werden zur ersten weiblichen Dyade. Dyadische Vereinigung entwickelt sich. Das erste Wesen, / Weibchen, stirbt. Ach so. Vor allen Dingen... Woran nochmal? Eine haploide Frau. Wie soll das gehen? Transmediale. Wenn die nur ein X hat, dann kann die ein Mann oder eine Frau sein. Transmediale Kontakte. Es gibt im Prinzip... Ihr habt leider nicht Cornelius' weise erhobenen Zeigefinger gesehen. Das ist ja nicht die Definition, das ist ja die Mehrzahl der Chromosomen, muss ja X sein, damit man weiblich ist. Und wenn man nur eins hat, dann es gibt ja auch X0, das sind ja auch Frauen. Genau, aber es. Ja. Die vierte Episode ist überschrieben mit Einheit und Auferstehen. Das erste Wesen, /Weibchen, wird schwach und stirbt. Mitten im dyadischen Vereinigungstanz. Das zweite Weibchen trauert, kehrt zurück zu seinem narzisstischen Alleinsein, es wird zunehmend schwächer und stirbt. Jedes Wesen erhebt sich jetzt aus seiner irdischen Form und tritt seine Rückkehr an zum ursprünglichen Bewusstsein ohne Gegenstand. Magie ist Physik durch Wollen. Der Tanz des Übergangs von der Erdform zur Einheit mit dem Kosmos beginnt. Jedes Wesen denkt, dass es sich noch immer in der irdischen, weiblichen Form befindet. Es gibt jetzt eine Zeit der Verwirrung, bis jedes feststellt, dass es tot und wieder auferstanden ist. Jedes kehrte zum Bewusstsein seiner kosmischen Verbindung zurück und sie treten den Übergang gemeinsam an, um irgendwo anders eine andere Form zu suchen. Ja. Dies schließt den ersten Kreis des menschlichen Lebens auf Erden. Es lässt sich vermuten, dass hiernach, nach ein paar Millionen Jahren, die Haploiden die Diploiden hervorrufen und die Diploiden alle Haploiden vernichten. Ja. Kleines Haploiden-Pogrom. Vor 2000 Jahren entstand durch Zufall ein Haploide und predigte den Diploiden, versuchte Diploiden Haploide Philosophie zu lehren und scheiterte. Ah, das war Jesus! Was? Vor 2000 Jahren entstand durch Zufall ein Haploide und predigte den Diploiden... Durch Zufall? Also... Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Ja, und er findet auch, dass Jesus Haploid ist. Aber durch Zufall ist er wohl hart. Das würde ja bedeuten, dass... Der Gott oder der Heilige Geist zufällig in Maria reingefallen ist. Ja, ich bin gestolpert und plötzlich war mein Penis in dieser irdischen, diploiden Hülle. Das ist ja dem Zeus auch andauernd passiert. Ja. Der ist übrigens King. Mhm. Wir hoffen, ihr werdet an unserer kleinen Fantasy hinsichtlich einer möglichen Fantasy Herkunft unseres diploiden Menschen, unserer diploiden Menschenrasse Freude haben. Ja, das, danke. So, reicht. Aber das war noch gar nicht. Ich bin jetzt, hier steht Einleitung stoned. Nach Einsetzen der Musik Shakuhachi-Flöte vorzulesen. Ich bin jetzt genug stoned. Da steht hier Klammer auf, Sphärenmusik, Komma, Synthesizer. Wieso? Schöpfung eines Gottes, Klammer auf, Nina am Boden auf dem Rücken. Vor dem Anfang war die Leere. Das denke ich mir. Nina bewegt sich, Nina am Boden auf dem Rücken, Tanz beginnt, Musik wechselt, warten, herumrollen, Musik verhallt. Nina hebt den Kopf, Nina blickt auf. Kreuzweises Armschwingen und drei größere Schritte. Oh, ist das schön. Dürfen eigentlich die Moslems oder ich, wie ich gerne sage, Sprenggläubige kiffen? Ja, weiß ich nicht. Okay. Kopf an Kopf, Drehung um die eigene Achse, Drehung und Rotieren mit den Armen. Bewegt sich zum Doppel-X. Ist das erlaubt? Ist das bei denen erlaubt? Ich glaube. Weiß ich nicht. Adagio auf dem Boden stehen, stehen. So, ja, da reicht. Bitte Windmühle reicht. Zurück zur Vorderbühne zu zweit. Kannst du das mal machen? Ich lese dir die Anweisung vor und du machst es. Es reicht. Wir haben es verstanden. Die sind jetzt im Cannabis-Psychose-Stadium. Jetzt haben die einfach nur noch auf die Tasten von dem Computer. Okay, das, also wer dringend sehr high werden will, und aber nicht gerne kifft, kann im Prinzip die Seiten dieses Buches rauchen und wird sehr, sehr, sehr high. Okay, ich will noch den letzten Absatz vorlesen. Das ist die Verabschiedung. Ja, los. Wir sind euch aufgrund der Teilnahme und eurer ausgezeichneten Kooperation zu tiefem Dank verpflichtet. Sobald wir und ihr in der Lage sind, werden wir unsere beidseitig zufriedenstellende Kommunikation zum Zwecke weiterer kooperativer Bemühungen im Rahmen interplanetarischer galaktischer Forschung wieder aufnehmen. Soweit ich das übersehen kann, hat der außerirdische Wissenschaftler sein Aufnahmegerät abgeschaltet. Es steht uns jetzt frei, wieder wie Menschen zu sprechen. Ich danke euch. Ja, okay, wow. Awesome! Also, lieber Olli, ich hoffe, dass... Ich hoffe, das war es wert. Nein, ich hoffe, dass einfach du... Du weißt ja, wo man sich beraten lassen kann, wenn man Probleme hat. Also aus diesem Buch fehlen keine Seiten. Ich nehme an, du hast sie nur gelesen und nicht geraucht oder so. Aber das ist schon harte Scheiße. Das ist richtig geil. Das ist ein unerwartet verrücktes Buch. Ja, verrückt und auch heiter. Ja. Kommen wir zum Teil 3. So, jetzt wissen wir also, wenn wir eine Lebenskrise haben, müssen wir uns Jesus, zuwenden. Wir wissen, wenn wir einen Partner wollen, müssen wir... Dyade, wenn wir eine Dyade werden wollen. Müssen wir einfach nur kiffen, bis wir keinen Morgen mehr kennen und das KZ. Und wenn das Gras ausgeht, rauchen wir die Seiten von ein Paar werden. Und jetzt müssen wir uns auch noch damit beschäftigen, dass wir mit Gaia quasi wieder in Kontakt kommen und ein bisschen geerdet werden. Und dafür setzen wir uns in Verbindung mit den guten Geistern der Natur. Und da haben wir hier also auch ein wunderschönes Buch vom Dackel. Ich will gar nicht wissen, wie der Dackel an sowas kommt. Ich will gar nicht wissen, wie die Leute an sowas kommen. Wie kommen die Leute an sowas? Ich will es doch wissen. Ich würde sagen, man weiß es nicht und wir lassen es am besten im Dunkeln der Geschichte. Ja. Jeder hat ja so seine dunklen Seiten. So ist es. So, also wir haben hier ein Buch, das, wie ich finde, in sehr schönen Farben eigentlich gehalten ist. Also unten ist das so, ja, der Vordergrund ist so dunkeltürkis-schwarz. Und oben ist es so bläulich und pastellrosa in der Mitte. So, und wir sehen da also eine Landschaft. Vorne, oh, Cornelius hat eine Dosenfanta. Ich finde seit neuestem Trinken aus Dosen so unglaublich haptisch befriedigend. Huch, vielleicht nicht die Wohnung auseinandernehmen. Ja, der hat noch viele andere psychische Probleme. Ja, das stimmt. Wer zum Beispiel mal sehen will, wie sie in Vietnam Flashback-Trauma kriegt, sollte in ihrer Gegenwart ein Messer schleifen. Nein, das sollte man nicht tun. Ich Doch, das wird verdammt witzig. Das ist nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Ja, das muss ich nachher wieder leiser machen. Toll. Fanta. Also, wir sehen eine Landschaft, wir sehen einen See mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasserfällen, die da reingehen. Vorne Gras mit Blumen, dann der See. Kannst du bitte aufhören, diese obszönen Geräusche zu machen? Wieso? Ich stopfe wenigstens nicht fausteweise Trauben ins Maul, während ich lese. So. Und im Hintergrund ist, warum? Kannst du nicht lieber so ätherische Feenmusik machen? Mach ich doch. Okay. Im Hintergrund ist ein Berg. So viel, und das Ganze in einer sternenbeleuchteten, pastellrosafarbenen Atmosphäre. Und jetzt sind da drei erleuchtete Heuschrecken zu sehen. Schätze ich mal, dass das sein sollen. Oder wie würdest du das hier deuten? Diese drei Dinge? Das sind Feen. Ja, weil hier unten ist eine richtige kleine Fee. Die sieht auch aus wie eine süße kleine Fee. Die tanzt auf den Blumen rum. Ja, die oben fliegen ja nur gerade so rum. Ja, aber die sind viel größer. Und die es gibt unterschiedliche Feen. Ja. Also das Buch heißt Der Zauberkreis der Devas. Das steht da in Gelb drauf, was überhaupt nicht in dieses Farbkonzept passt. Von Nathaniel Altmann. Vielleicht heißt der auch anders. Vielleicht ist der Englisch. Aber ich weiß es nicht so. Das ist aus dem Ansata Verlag. Das klingt schon mal nicht so gut. Hat die Unterüberschrift Die guten Geister der Natur, wie wir sie erkennen, rufen und ihre Energien nutzen können. Ja, also ich liebe ja diese Darstellungen vorne drauf. Die weisen ja schon immer darauf hin, dass mit dem Buch irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist bei diesem Buch relativ offensichtlich. Boah, das wird wieder voll die Mörderlesestunde. Ja. Wird richtig lang. Ein Blick in die Seele der Natur. Was die Devas uns zu sagen haben. Wir kennen sie unter vielen Namen. Engel, Elfen, Herbert, Naturgeister, Orisha. Oder eben unter dem Sanskrit-Begriff Devas, die Leuchtenden. Und vielleicht sind wir ihnen sogar schon begegnet, ohne es zu wissen. Beim Anblick einer schönen Blume, eines majestätischen Baumes, eines dampfenden Hundehaufens oder einer sprudelnden Quelle haben wir ihre Kraft gespürt, die über die Empfindungen der fünf Sinne hinausgeht und die uns geben kann, was wir oft schmerzlich vermissen. Friede, Heilung, Inspiration oder unfassbar high sein. Und sehr viel Geld haben. Nathaniel Altmann hat bei ihnen immer wieder Rat und Trost gefunden, nachdem er seinem Deva zum ersten Mal im Botanischen Garten von Montreal begegnet war, nachdem er dort alle Hanfpflanzen auf Ex weggeraucht hatte. Ja, nicht schlecht. Im Laufe der Jahre hat er sich mit Wesen und Bedeutung der Devas in den verschiedenen Regionen der Welt beschäftigt, weil er auf seinem Trip hängen geblieben ist. Inzwischen, inspiriert durch ihre umfassende Weisheit, ermuntert er uns, Herz und Sinne gegenüber diesen unsichtbaren, unnachweisbaren und im Prinzip auch non-existenten, aber allgegenwärtigen Wesen zu öffnen und zeigt, wie wir durch Meditation, die durchaus gefährlich sein kann, wie wir schon wissen, Visualisierung, Gebete und bewusst dargebrachte Opfer, räucherbaren Opfer, Kontakt mit ihnen aufnehmen können, zu jeder Zeit, an jedem Ort, wo man rauchen darf. Wenn wir uns der Natur reinen Herzens nähern, wird uns der Deva seine Margarite am Wegesrand ebenso antworten wie der machtvolle Geist eines tosenden Wasserfalls. Wir empfangen seine heilende Energie, gewinnen innere Ruhe und können uns vom Druck eines oft unnatürlichen Alltags befreien. Ich kann ja die Romantik davon verstehen. Ich nicht. Doch, dass du dann spazieren gehst. Ja, aber du warst auch noch nie im Rausch. Ich glaube, Nein. Das ist einfach der Unterschied. Du hast noch nie eine Substanz konsumiert, die dein Gehirn irgendwie beeinflusst. Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel The Deva Handbook. Erste Auflage 97. Wahrscheinlich die deutsche erste Auflage. Da ist auch ein Bild von einem Baum vorne drin. Ja. Und so ein Kerl mit einer Tüte, in der ein Ankh drin ist. Warum auch nicht? Er hat ja Zeit. Anna Sata Verlag. Ja. Da sind jetzt so Dinger. Ach, gut. Kommen wir mal ins Inhaltsverzeichnis. Teil 1, ein Blick in die Seele der Natur. Teil 2, Kontaktaufnahme mit den Devas. Teil 3, Dialog mit unserem guten Geistrom. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ganz Grundlegenden an. Nämlich, wer sind die Devas? Wenn wir einen Spaziergang in der freien Natur machen, beobachten wir viele Dinge. Unser Weg kann uns auf Berge und durch Täler führen oder auch über Wiesen, auf denen tausende wildwachsende Blumen blühen. Wir können von Stein zu Stein springen, wenn wir einen rauschenden Bach überqueren oder unsere Füße im Wasser eines Bergsees kühlen. Vielleicht wandern wir durch dichte Wälder, das Zuhause von Bäumen, die dort seit Jahrhunderten stehen. Kannst du einfach mal bitte den Spirit genießen und jetzt nicht alles hier kaputt machen mit deinem Klopfen? Ich langweile mich. Du sollst den Spirit genießen. Ich habe einfach visualisiere nur gerade, wie der im Rausch auf so einen glatten, moosbewachsenen Stein geht und voll auf die Fresse fliegt und dann im Gebirgsbach liegt. Ja, oder sich vorher komplett mit Brennnesseln verbrannt hat. Das wäre lustig. Oh. Ja. Aber die sind ja auch hier Detox und so, ne? Mhm. Über Detox müssten wir eigentlich mal was machen. In der freien Natur gehen unsere Wahrnehmungen oft über das hinaus, was unsere fünf Sinne zur Kenntnis nehmen. Wenn wir die Schönheit eines Wasserfalls, das Majestätische eines Baums oder den Duft einer Blume erleben, erfahren die meisten von uns früher oder später noch etwas anderes. Gefühle des Friedens, des Trosts, der Heilung und des Schutzes. Oft beschert uns ein solcher Spaziergang eine plötzliche Inspiration, unerwartete Lösungen für schwierige Probleme und neue Einblicke in unser Leben und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wie sich das anhört, wenn man dann im Wald in so ein Ameisennest fällt und die einem in die Hose kriechen? Ja, ich werde deine Faszination für dieses Video nie verstehen. Überlieferungen von Stammeskulturen auf der ganzen Welt lehren, dass wir nicht nur für die äußere Schönheit eines Wasserfalls, eines Baumes oder einer Blume empfänglich sind, sondern oft auch jene inneren Daseinsbereiche wahrnehmen, die mit äußeren Formen verbunden sind. Diese Energien können angeblich feinstoffliche physische Körper annehmen, die man kaum je sieht, aber oft intuitiv spürt. Bekannt sind sie unter verschiedenen Namen. Engel, Naturgeister, Feen, Sylphen, Dryaden, Orisha oder unter dem Sanskrit-Ausdruck Devas. Vielleicht auch Devas, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Devas. Was so viel bedeutet wie die Leuchtenden. Definieren kann man Devas als Formen, Bilder oder Äußerungen, durch die sich das Wesen und die Energie des Schöpfers oder des großen Geistes übertragen oder übermitteln lassen. Oder auch als komprimierte Wolke üblen Geruchs. Ja, ebenso als Formen, die durch eine spezifische Art von Erdenergie oder Lebenskraft zu einem bestimmten Zweck übermitteln lässt. Ein guter Satz. Zwar kanalisieren und steuern sowohl Menschen als auch Devas Energie, aber man glaubt, dass Devas einem Entwicklungsweg folgen, der sich von unserem unterscheidet und dennoch parallel zu ihm verläuft. Well, die Hierarchie der Engel. Die menschliche Sicht der Devas hat ihre Wurzeln in unserer ältesten aufgezeichneten Geschichte. Dargestellt werden Devas verschiedentlich in der Bibel, im Koran, in den Veden und der Bhagavad Gita, also in Sagen und Geschichten aus dem alten Griechenland und dem Rom, aus Ländereien wie Mexiko, China und Japan, sowie ganz Afrika und Ozeanien. Und zwar als Boten, Mitglieder eines himmlischen Hofes, Helfer, Kriegergruppe, Quellen heilender Kraft, Schutzengel und geistiger Führer. Man betrachtet sie als Lichtenergieprinzipien, die allen Phänomenen zugrunde liegen. Und sie wirken sowohl mit der Natur als auch mit dem Kosmos zusammen, um die Evolution des Lebens zu lenken. Okay. Oh, es gibt buchstäblich. Blabla. Ja, es gibt buchstäblich tausende verschiedener Arten von Devas. Angefangen von der winzigsten Dryade einer wild wachsenden Blume bis hin zum größten Sonnenerzengel. Aber ist doch witzig, ne? Jetzt haben wir tatsächlich die Dryaden und vorher hatten wir die Dyaden. Richtig. Also der winzigsten Dryade einer wild gewachsenen Blume bis hin zum größten Sonnenerzengel. Und das Reich der Devas ist so groß wie das Universum selbst. In Indien betrachtet man Devas als primäre Reflexionen der einen unendlichen Gottheit, der Quelle jeglicher Schöpfung. Die religiöse und metaphysische Literatur beschreibt die wichtigsten Devas als Sonnenerzengel von unglaublicher Größe und Macht, die über die Evolution des Sonnensystems und der Planeten wachen. In der westlichen Literatur gehören zu den Sonnengöttern Aloha Vardat, kabbalistisch, Apollo und Helios, griechisch, Ra, Horus und Osiris, ägyptisch, Baldur, nordisch, sowie Luke, Dagda und Hu, keltisch. Ach so, Luke und Leia. Ja, und Darth Vader auch. Im Osten verehrten die frühen Japaner den Sonnenerzengel als Göttin Amaterasu Omikami. Die Maori nannten ihn Tamanuitera und in den Veden heißt er Surya, das einzige Auge dessen, was existiert, das über den Himmel, die Erde, die Gewässer hinausblickt. Unterstützt werden die Sonnenerzengel durch Planetenerzengel, die mit jedem Planeten des Sonnensystems in Verbindung stehen. Planetenerzengel sind eine Synthese aller Erzengel, Engel und Naturgeister, die im Planetenfeld existieren. Hallo? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt bekannt. Das ist ja jetzt nur das Triviale, was jeder weiß. Es geht ja jetzt mal demnächst darum, wie da mal was draus werden kann. Auf unserer Erde ist der Planetenerzengel unter vielen Namen bekannt. Oft ganz allgemein als Mutter Erde bezeichnet, hieß er Gaia bei den Griechen, Chomolungma bei den Tibetern, Pachamama bei den Inkas, Rinda bei den Altnordischen und Tailtiu bei den Kelten. Den Planetenerzengeln wiederum helfen Engel, die mit den vier Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser verbunden sind. Was ist denn mit dem Element Schwefel oder dem Element hier Argon? Argon-Laser. Mhm. Ist das der Erzengel von Argon? Ja, der hat Argon-Laser-Augen, deswegen heißt er ja so. Verstehe. Und diese großen Engel der Elemente werden unterstützt von Devas, den Lenkern der Evolution verschiedener Pflanzentier- und Insektenspezies, sowie jener Gruppe, Abteilung und Klassifikation von Gestein und Mineral. Verbinden sind solche Devas mit dem, was bei den Okkultisten als Gruppenseele bekannt ist. Sie stehen hinter dem Instinkt und der Intelligenz der verschiedenen Tierarten. Boah, ist das alles verrückt! Ja. Voll Laser, wie du abgehst. Voll Laser, wie du abgehst. Devas. Voll Laser, wie du abgehst. Gott, du nervst. Devas anderer Art sind mit verschiedenen Religionen verbunden und haben die Aufgabe, die spirituelle Entfaltung der Gemeinschaftsmitglieder zu fördern. Die Literatur vieler Weltregionen, darunter die Kabbala, die Bibel, die Veden, das Popul Vuh und der Koran, sprechen ausführlich über Erzengel dieses Typs. Der vielleicht verblüffendste zeitgenössische Hinweis auf sie stammt von Joseph Smith, der im 19. Jahrhundert die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Klammer auf Mormonen, Klammer zu, gründete und von dem Engel Moroni. Natürlich heißt er ja, Moron. Das weiß man doch. Ja, das Buch Moron. Die heißen ja auch die Morons. Ah, Moroni. Großartig. Zum Glück weiß ich nichts darüber. So kann ich mich immer wieder neu überraschen lassen. Das ist sehr schön. Moroni. Ja, der hat in einem Hut goldene Tafeln abgelesen, die kein anderer sehen konnte. Das ist eine sehr konsistente kleine Geschichte. Im Buch Mormon schreibt Smith, er rief mich beim Namen und sagte zu mir, er sei ein Bote aus der Gegenwart Gottes zu mir gesandt und sein Name sei Moroni. Gott habe Arbeit für mich. Er sagte, es sei ein Buch hinterlegt, auf goldene Platten geschrieben, das über die früheren Bewohner dieses Kontinents berichtete. Und die Quelle, aus der sie hervorgingen. Er sagte, auch die Fülle des immerwährenden Evangeliums sei darin enthalten, wie der Erlöser es den alten Bewohnern verkündet habe. Viele bedeutende religiöse und historische Ereignisse, wie das Erscheinen des Erzengels Gabriel am Abend der Himmelfahrt, Miraj des Propheten Mohammed oder das Eingreifen des Erzengels Michael, der Abraham in den Arm fiel, als dieser seinen Sohn Isaac töten und Gott opfern wollte, finden durch Interventionen von Devas statt. Woher weiß er das eigentlich? Das hat er, glaube ich, im Devas-Anzeiger gelesen. Ah, ja. Den hat er abonniert. Weniger bedeutende Engel, die den großen Erzengeln zugeordnet sind, stehen mit bestimmten Kultstätten in Verbindung und werden von jedem Ort angezogen, an dem Gottesdienste stattfinden. Sei es eine Kirche, eine Synagoge, eine Moschee oder ein Langhaus, eine Zuflucht für Heimatlose, ein Hausaltar oder eine Feier im Freien zu Frühlingsbeginn. Boah, okay, ich habe keine Lust mehr. Hier. Wie sehen Devas aus? Ah, so, das ist doch interessant. Wo war das denn? Vier Grundtypen, Luft, bla. Ach, kabbalistische Literatur haben wir auch noch, aber in der kabbalistischen Literatur. Habe ich doch alles voll. Ich dachte, da stehen nur Zahlen drin. Also, wie sehen Devas aus? Die Naturgeister werden sehr subjektiv wahrgenommen und die Devas eines bestimmten Typs in verschiedenen Kulturen daher auch meist sehr unterschiedlich dargestellt, je nachdem, welche Droge man genommen hat. In der irischen Mythologie beispielsweise erinnern Dryaden gewöhnlich an Kobolde. während sie auf der Südinsel Neuseelands angeblich große Ähnlichkeit mit frühen Maori-Kriegern haben. Die Evas wirken auf die Menschen, die sie beobachten, sehr verschieden, weil jeder von uns eine einzigartige Lebensanschauung hat, die auf Vererbung und erworbenem Wissen oder kultureller Konditionierung beruht. Okay, lame. Bei Leute, die keine Drogen nehmen oder nicht schon sehr oft auf den Kopf gefallen sind, sehen Devas so aus. Unsichtbar, nicht wahrnehmbar und keine einzige Rolle oder irgendeinen Einfluss auf das tägliche Leben habend. Mhm. Das ist eigentlich so die bekömmlichste Variante. Nice. Sogar zwei Wissenschaftler, die das gleiche chemische oder biologische Phänomen beobachten, bieten oft verschiedene Deutungen ein und desselben Vorgangs. Genauso verhält es sich, wenn zwei Menschen Betrachtungen über das Aussehen eines Devas anstellen. Außerdem kann die Gestalt eines Devas sehr variieren, da sie nach Belieben veränderbar ist. In der japanischen Mythologie wurde ein mit einem heiligen Pflaumenbaum verbundener Deva als schönes Mädchen dargestellt, während in Homers Odyssee die Nymphe Kalypso als eine leuchtende Göttin erscheint, bekleidet mit einem schimmernden weißen Gewand, fein gewoben und köstlich, im Prinzip einem Hauch aus Nichts. Im afro-brasilianischen Candomblé wird Oshun-Mare, die androgyne Göttin des Regenbogens, als tapferer Krieger und als schöne Frau, ich dachte androgyn, mit einem C-String dargestellt. Ah. Kennen Sie? Mhm. Das ist ja noch eine reduziertere Variante von Unterbuchse im Vergleich zu G-String. Mhm. Das spielt übrigens auch in der Musik eine Rolle. Ja. G-String und C-String. Ja. Hab den Witz verstanden. Bach hat irgendwas für G-String geschrieben, glaube ich. Kannst du jetzt bitte weiterlesen und bitte mit ein anderes Kapitel, das langweilt mich. Ist egal. Wir sind hier nicht zum Spaß. Im afro-brasilianischen Blablabla, als tapferer Krieger und als schöne geschmückt mit grün gestreiften und gelben Perlen, einem vierfarbigen Turban und einem Ritualgewand aus besticktem grünen Musselin. Eine zeitgenössische Beschreibung von einem mittels Hellsehen beobachteten Deva bietet Geoffrey Hodson in seinem Buch Man's Supersensory and Spiritual Powers, Zitat, als allererstes rauchte ich einen Unterarm-Deacon Joint. Es gibt innerhalb der Auren Energiefelder der Engel verschiedene Kraftschichten. Jede Schicht hat ihre eigene Tönung und ihre eigene Strömungsrichtung. Die allgemeine Wirkung ist die einer leuchtend bunten, gesprenkelten, moirierten Seide, die aus fließenden Kräften statt aus fester Substanz besteht und sich ständig in wellenförmiger Bewegung befindet. Durch diese vielen Emanationen von innen nach außen schießen ständig Ströme strahlender Energie, die oft weiß von blendender Helligkeit sind. Ach so. Zitat Ende. Da die meisten Menschen die Fähigkeit des Hellsehers noch nicht entwickelt haben, naja, ne, pedanten, können wir die Anwesenheit eines Naturgeistes nur mittels Intuition spüren. Mit ihrer Hilfe sind wir in der Lage, uns mehr auf die Wesen statt auf die Form des Devas zu konzentrieren. Ein Blick auf die Pracht ihrer feinstofflichen Formen dürfte zu den großartigsten Erlebnissen zählen, die einem Menschen zuteil werden können. Doch wenn wir Devas nicht sehen, so bedeutet dies keineswegs, dass wir ihre Gegenwart nicht bemerken und nicht mit ihnen zum beiderseitigen Nutzen zusammenarbeiten können. Schließlich sehen wir auch die Elektrizität nicht, aber wir sind uns der wichtigen Rolle, die sie in unserem Leben spielt, durchaus bewusst. Mal abgesehen davon gibt es Elektrizitätsmessgeräte im Gegensatz zu Deva-Messgeräten. Ja, du hast drei neue Mitteilungen. Ja. So. Ah, hier sind übrigens, so, jetzt mal was Praktisches, ne? News with Views. Wo sind Devas zu finden? Also ich sage das jetzt. Wir hätten übrigens, wir waren neulich an einem Ort und leider haben wir dieses Buch zu spät gelesen, denn offensichtlich sind unter Uluru, also der Ayers Rock in Australien, ist ein heiliger Erdentempel und ein Zentrum von Erdenmagnetismus und Fruchtbarkeit. Deswegen ging auch meine Uhr da nicht. Ja, außer so, naja. Das stimmt. Aber was ich sagen wollte ist, später. Also, hier sind ein paar Orte, wo man die findet. Wir warten kurz, bis Claudia einen ADHS-Anfall überstanden hat. Ich bin so schwach. Okay. Mount McKinley, Grand Canyon, Death Valley, Mount Shasta, Pikes Peak, Vulkan Mauna Loa, Cooper Canyon. Niagara-Fälle, Crater Lake. Das sind übrigens nur Orte in Nordamerika. In Europa, wenn man nicht so weit fahren will, kann man die finden in Stonehenge, in den White Cliffs, die Kreideklippe von Dover, in Mont Blanc, Vulkane Eldfell und Helgafell in Island, am Vesuv, am Nærøtalpass in Norwegen, in Elbrus, Russland und Gletschermeer de Glace in Schweiz. Ja. Da gibt es die Sachen. Finde ich geil, dass der einfach so bestimmt, wo es die gibt. Ja. Das hat der hier meditiert bestimmt. Im Übrigen finden sich unzählige Naturgeister auch in den großen Waldgebieten der Erde, darunter in den Redwood-Wäldern und Sequoia-Beständen Kaliforniens, den Regenwäldern Brasiliens, Mittelamerikas und den Indonesiens, sowie den ausgedehnten Nadelwäldern Alaskas, Kanadas, Skandinaviens und Russlands. Und einfach überall. Und Hugh Jackman. Was tun Dävas? Nix. Die Kommunikation Däva Mensch. Da ist ein lustiges, kleines, schwarzes Kind auf einem großen Baum. Ach, das ist der Autor. Nein. Nathaniel Altmann ist ein kleiner, schwarzer Junge. Okay, warum nicht? So, wir brauchen doch jetzt hier mal so ein paar Lebenstipps. Das soll ja ein Lebenshilfe-Special sein. Ja, hier Kommunikation. Anrufung der Devas, 145. 145. Ja, mach. Ich lese danach noch Heilenergie und dann reicht's. Ja. Wir haben nämlich schon über 2 Stunden jetzt. Eieieiei. Anrufung der Devas. 0190, 6 mal die 6. Wir erwähnten bereits, dass das Betreten des Herrschaftsbereichs von Devas in mancherlei Hinsicht einer Reise in ein fremdes Land ähnelt. Wir haben einen Wald, einen Park oder einen Wasserfall vielleicht schon viele Male besucht, aber jetzt tun wir es mit einem geschärften Gefühl für die tieferen, subtileren Realitäten an einem bestimmten Ort. Warum? Der Eindruck von Neuheit und eine gewisse Erregung erwachsen aus der Veränderung unserer Perspektive. In diesem Kapitel wollen wir einige Werkzeuge untersuchen, die es uns erleichtern, Energien von Naturgeistern zu beschwören und in uns selbst ein Gefühl der Offenheit hervorzurufen, damit wir empfänglicher werden für diese Energien. So, Freunde, also ihr fangt mit Reinigung und Ausrichtung an. Vor dem Aufbruch ins Reich von Naturwesen sollten Sie duschen, um sowohl Ihren Körper als auch Ihr Energiefeld zu reinigen. Das Beste. Muss man dafür eine spezielle Seife benutzen eigentlich? Ich glaube eine, die möglichst viele kleine Tiere tötet. Ableistenpack. Stellen Sie sich während des Duschens vor, wie Ihr ganzes Wesen von dem fließenden Wasser reingewaschen wird. Vielleicht wollen Sie sich auch einräuchern, also Ihr Energiefeld reinigen, indem Sie sich in heiligen Rauch hüllen, also kräftig einfahren lassen. Ein Ritual, das so von verschiedenen geistigen Richtungen wie der römisch-katholischen und Gemeinschaften der amerikanischen Ureinwohner praktiziert wurde und wird. Salbei, erhältlich in Apotheken, Drogerien und Naturkostläden, wird besonders gern verwendet, entweder allein oder zusammen mit Süßgras, Kiefernadeln oder Zedernspänen. Geben Sie etwas Salbei in eine Schale, zünden Sie ihn an und fügen Sie dann nach und nach kleine Mengen anderer Zutaten Ihrer Wahl hinzu. Vielleicht wollen Sie auch beten, während Sie den Salbei anzünden. Denken Sie den aufsteigenden Rauch mit Hilfe Ihrer Hände oder einer Feder auf Ihrem Kopf, Ihr Gesicht, Ihre Arme, Ihre Brust, Ihren Rücken, Ihre Beine und Füße. Sie am besten alles gleichzeitig, damit es besonders blöd aussieht. Außerdem viel hilft viel. So, dann steht hier also, man könnte Sandelholz nehmen, Weihrauch, Moschus, Patchouli, Lotus und Lavendel. Das fördert nämlich das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang und die Beruhigung der Gefühle. Patchouli weckt den Wunsch nach Transformation. Oder auch danach den Raum zu verlassen, möglichst schnell. Kommerziell hergestellte Räucherwaren sind zwar leicht zu besorgen, in der Regel jedoch durch viele Hände gegangen, angefangen vom Sammeln der Zutaten über Herstellung, Verpackung und Transport bis zum Verkauf. Oft hinterlassen die Besitzer dieser Hände auf der Räucherware Spuren ihrer Energien, die natürlich von ihren Gefühlen und Gedanken beim Umgang mit der Ware geprägt sind. Darum empfiehlt es sich, die Räucherware zu entmagnetisieren, bevor Sie sie zu einem heiligen Zweck wie der Unterstützung des Meditierens oder der Reinigung Ihres Lebens verwenden. Wer weiß denn, wie man etwas entmagnetisiert? Eine Festplatte draufstellen. Implausibel. Es gibt eine einfache, wirksame Methode, ein Räucherstäbchen zu entmagnetisieren. Bilden Sie mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis. Dadurch entsteht ein konzentriertes Energiefeld. Führen Sie das... Ach so, okay. Okay, das geht einfach. Das ist geil. Das war geil. Führen Sie das Räucherstäbchen. Mhm. Mit der anderen Hand langsam durch den Kreis. Also, auf diese Weise imprägnieren Sie das Stäbchen mit Ihrer eigenen Energie. Sie können aber auch beim Anzünden der Räucherbarre ein Gebet sprechen. Bevor Sie aufbrechen, um mit Naturgeistern in Kontakt zu treten, sollten Sie vielleicht eine neue weiße Kerze anzünden, die während Ihrer Abwesenheit Ihr Haus in Grund und Boden brennt. Da steht wirklich, dass du eine Kerze zu Hause anzünden sollst und dann rausgehen. Ja. Das finde ich sehr schön. Achten Sie darauf, die Kerze möglichst in der Nähe von synthetischen Vorhängen stehen zu lassen. Richten Sie beim Anzünden der Kerze ein Gebet an den Schöpfer und Ihre geistigen... an den Schöpfer und Ihre geistigen Führer und bitten Sie um den Schutz und Unterstützung. Sorgen Sie dafür, dass die brennende Kerze in einem sicheren Ort steht, während Sie wechseln, damit Sie bei Ihrer Rückkehr auch noch ein Zuhause vorfinden. Meditation. Ja, dann sollst du halt meditieren, bevor du losgehst. Betreten des Reichs. Sie sind nun in der Nähe des Ortes, den Sie besuchen wollen. Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke Zeit, um sich zu verwurzeln. Es gibt wirklich Leute, die sowas machen, ne? Ja, es gibt ja in Island auch eine Feenbehörde. Da musst du, bevor du ein Haus baust, da so einen Brief schreiben und sagen, ja, kann der Feenbeauftragte mal bitte kommen und gucken, ob mein Grundstück in Spee nicht auf einem Feengebiet liegt. Dann kommt er und läuft so rum und sagt, ja, das ist schlecht. Ist leider ein Campingplatz von den Feen. Ja. Also im Sommer wäre es okay, aber im Winter sind die hier alle ganz schlecht gerade. Nähern Sie sich dem Reich der Devas voller Respekt. Sie sollten ein Gefühl haben, als betreten Sie das Heim eines anderen Menschen zum ersten Mal. Und so ähnlich ist es ja in der Tat. Also ziehen Sie sich Ihre verschissenen Schuhe aus, Sie Schlappo. Die meisten tun das in respektvollem Schweigen, während andere beim Gehen leise summen, singen oder pfeifen. Devas mögen im Allgemeinen Musik, ich habe sie gestern gefragt, ja. Verabscheuen jedoch meist laute Töne wie Rufen, dissonante Musik oder Lärm von Gewehren, Motorrädern oder Maschinen. Vermeiden Sie also das Mitbringen von Gewehren, Motorrädern oder Maschinen. Normalerweise ist es am besten respektvoll zu schweigen, besonders beim ersten Besuch. Während Sie sich dem Reich eines Naturgeistes nähern, spüren Sie seine Energie möglicherweise schon aus einer Entfernung von mehreren Metern. Bitten Sie um Erlaubnis, bevor Sie das Energiefeld des Devas betreten. Geil. Also da ist so ein verrückter Typ, der sich zu Hause erst einräuchert, sich voll einen durchzieht, danach in den Wald geht, mit sich selbst redet, singt und pfeift und dann sagt, hey, darf ich in dein Energiefeld kommen? Du allein kannst mich verstehen. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht willkommen zu sein, ist es besser, anderswohin zu gehen. Nehmen Sie so etwas nicht persönlich. Der Deva hat vielleicht eine andere Arbeit zu erledigen oder im Moment kein Interesse daran, sich mit einem Menschen zu treffen. Wenn Sie jedoch spüren, dass Sie willkommen sind, dies ist in der Regel der Fall, sofern Sie die oben beschriebenen Vorbereitungen getroffen haben, seien Sie dankbar, dort sein zu können, wo Sie im Augenblick sind. Eine Opfergabe wie einen gebratenen kleinen Säugling können Sie vor der Kommunikation mit dem Deva darbringen oder nachdem diese stattgefunden hat. Wie im letzten Kapitel erwähnt, sind solche Gaben keine Bedingung für die Arbeit mit Naturwesen. Da brat mir doch eh einen Säugling. Die von uns die Beine recht knusprig. Weil die von uns mitgebrachte Energie das ist, worauf Devas am ehesten reagieren. Ist eine Redensart, die sich bei Devas oft anfinden lässt. Doch in vielen Stammeskulturen wird unter anderem geweihter Tabak als Opfergabe im Rahmen religiöser Zeremonien verwendet. Damit bringen sie sowohl physisch als auch spirituell Ehrerbietung, Achtung und eine ganze Menge Tetrahydrocannabinol zum Ausdruck. Am besten eignet sich dafür ein Tabak, der so wenig wie möglich chemische Zusätze enthält. Schnittblumen oder kleine persönliche Gegenstände wie Münzen, Schmuck, Metallobjekte, Kristalle, Nahrung oder bunte Stoffstücke werden von Naturgeistern immer geschätzt, wenn man sie voll Aufrichtigkeit darbietet. Das ist geil. Du sollst also einfach deinen Müll mit in den Wald bringen und den Naturgeistern hinwerfen. Ja. So, jetzt hat er hier eine Opfergabe. Gekochten Reis, weiße Blumen und weiße Kerzen, dargeboten auf einem weißen Tuch. Okay. Ja gut, also das sollst du machen und dann sollst du mit denen beten. Negatives anziehen. Hauptsache irgendwas anziehen. Ja, das wäre gut. Oh, den Planeten heilen. Nicht schlecht. Ja, das sind die Heilenergien, die kommen jetzt von dir. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Bitteschön. Boah, ey, das war anstrengend. Heilenergie. Kapitel 10. Hilf der Natur und arbeite mit ihr und die Natur wird sich als einen ihrer Schöpfer betrachten und sich verneigen. Und sie wird vor dir weit die Türen ihrer Geheimkammern öffnen. Von H.P. Blavatsky. Oh ja. Oh ja. Das ist ja, wer das nicht weiß, die Begründerin der Anthroposophie. Irgendwann werden wir das mal machen, uns den großen Tort antun und diese Scheiße auch noch lesen. Boah, ich weiß nicht, ob wir das überstehen. Doch, das müssen wir. Nein, das müssen wir. Nein, wir müssen das. Wir haben Dianetik gemacht, wir haben Steiner gemacht. Wir haben also diese großen Säulen der Großesoterik gemacht. Das, irgendwann machen wir das mal. Das Wort heilen geht zurück auf den angelsächsischen Begriff Heil, der so viel bedeutet wie unversehrt, gesund, gerettet. Heilen bezieht die Vorstellung von Unversehrtheit, Wohlbefinden und Integration mit ein. In der Sprache der amerikanischen Ureinwohner heißt das, in Harmonie mit Mutter Erde auf ihrem Rücken gehen. Heilen ist der Hauptinhalt des Lebens. Ohne Heilung bestünde keine Möglichkeit zur Evolution. Ja, wir Biologen sagen ja ohne Selektion und Mutation, aber gut, vielleicht dann ist auch das Gleiche. Gehört Heilen einfach auch dazu. Als ein lebendes Wesen ist die Erde eine selbstheilende Entität. Sie bemüht sich, Energien wieder auszurichten und sie passt Aspekte ihrer selbst, in denen es an Ausgeglichenheit fehlt und die nicht richtig ausgerichtet sind, neu an. Der Heilprozess ist ein konstanter Prozess seit der Entstehung des Planeten und dieser Prozess wird, trotz der zunehmenden Verwüstung, die wir Menschen auf der Erde anrichten, weitergehen. Die Frage ist nur, ob die Menschheit auch künftig im Heilprozess der Erde teilnimmt oder ob wir uns durch Verschmutzung, Krankheiten und unkluge Verwendung der Erdressourcen selbst vernichten. Wenn wir lernen, mit den feinstofflichen Kräften der Natur zu kommunizieren und zu arbeiten, können wir auch lernen, zur Unterhaltung der Erde beizutragen. Zur Unterhaltung? Ja, zum Beispiel, indem wir ihr einen Witz erzählen. Hey, pass mal auf, Erde. Kommt ein Pferd in die Bahn. Sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Kommt ein Zyklop, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Geht ein Einnahmiger in den Secondhand-Shop. Steht ein Manta vor der Uni. Und indem wir uns aktiv bei der Heilung des Planeten engagieren, beteiligen wir uns auch an unserer eigenen Heilung und selbst heilen. Viele der ältesten Heiltraditionen der Menschheit, darunter Qigong, Ayurveda, Akupunktur, Handauflegen, Thermalbad und Mineralquellenanwendung, Edelsteintherapie und Kräuterkunde, arbeiten sind absoluter Bullshit. Ja, sind wirkungslos und arbeiten mit der originären Heilenergie der Erde, um unseren persönlichen Heilprozess zu unterstützen. Sogar in der modernen allopathischen Medizin, die in den westlichen Industrienationen heute die vorherrschende Heilform ist, basieren viele Medikamente auf natürlichen Substanzen. Ja, da sind ja auch Wirkstoffe drin. Okay, bla bla bla. So, Menschen sind ein integraler Bestandteil der Familie der Natur und es gehört zu unserem menschlichen Geburtsrecht. Ach, sowas haben wir, nicht schlecht. Die Heilkräfte von Devas anzuzapfen, wenn wir sie brauchen. Der Kontakt mit Naturformen macht es uns möglich, uns zu den entfremdeten Aspekten unseres Wesens zu bekennen, unsere abweichenden Energien zu integrieren und uns mit den natürlichen Kräften in unserer Umgebung und der übrigen Natur auszurichten. In der Kommunikation mit einem Deva, der zu den Raymond's Kill Falls bei Milford in Pennsylvania gehörte, gewann ich den Eindruck, dass die Fähigkeit, Zugang zu den ungeheuren Heilkräften der Natur zu erlangen, nicht nur einen wesentlichen Aspekt der Verbindung zwischen Menschen und Devas darstellt, sondern auch nur dann möglich ist, wenn man sich vorher einen unwahrscheinlich dicken Joint reingezogen hat, natürlich den Hauptteil unserer unterbewussten Arbeit mit ihnen ausmacht. Weil das Heilen eine Kraft ist, die allen Lebewesen innewohnt, besitzen wir nicht nur selbst die Fähigkeit, uns zu heilen, sondern wir stehen auch in Resonanz mit eben dieser Kraft, die allen anderen Lebewesen innewohnt. Ach so. Ja. Wie geht das? Ja, zum Beispiel ist unsere Krankheit auf vergangene Verletzungen zurückzuführen, die noch nachwirken können. Können Devas behutsam ihre Heilkraft anbieten, die mit unserem inneren Heiler korrespondiert. Sie ermöglichen es uns, alte Verletzungen in der Weise aufzulösen, die für uns am besten ist. Sehr häufig erfolgt Heilung nicht auf einer logischen, mentalen Ebene, die feinstoffliche Heilung einer alten Verletzung, sogar einer, derer wir uns bis dahin gar nicht bewusst waren, kann unseren angeborenen Heiler erwecken oder seine Blockierung lösen und zur Genesung führen. Unsere Krankheit ist möglicherweise auch die Folge irgendeines Energiemangels. Der Kontakt mit einer Quelle heilender Energie wie einem Wasserfall, Fluss, See, Meer, Bong oder Joint vermag uns die zusätzliche Energie zu liefern, die wir brauchen, um unseren Heilprozess voranzutreiben. So, jetzt kommt gleich eine Heilformel. Ah. Zugang zur Heilenergie erlangen. Bezeugen Sie beim Besuch eines Ortes, an dem Sie geheilt werden möchten, dem dortigen Deva oder Headshop-Besitzer Respekt. Bringen Sie eine Gabe dar. Wenn Sie wollen, sprechen Sie ein Gebet, um die Resonanz zu erleichtern und öffnen Sie für sich für die starken Energien, die zur Verfügung stehen werden. Wichtig ist auch, um Heilung zu bitten. Sie können das äußere Problem aktiv benennen, auch das innere, falls Sie es kennen. Bitten Sie darum, geheilt zu werden, wenn es Gottes Wille ist. Das Erbitten von Heilkraft entsprechend dem Willen Gottes oder im Namen des großen Geistes beschert Ihnen ein sicheres Maß an Heilenergie. Weder zu viel noch zu wenig. Am besten ist es, Sie bitten einfach um die Heilkraft, die Sie benötigen, um in der Lage zu sein, sich selbst zu heilen. Naja, und wenn es nicht Wille Gottes ist, dann wird man eben nicht geheilt. Und damit hat man auch schon diese Sollbruchstelle namens Erstverschlimmung bei Homöopathie eingebaut. So, ja, ich habe gebeten, aber leider hat es nicht geklappt, weil offenbar war es nicht im Willen vom lieben Gott, mich zu heilen. Ja. Und dann dürfen die Devas das auch nicht. Also, würden sie ja gerne, aber geht's nicht. Sonst gerne. Leider gar nicht. Tut mir leid. Machen Sie keine feste geistige Vorstellung davon, was eine Heilung wäre, denn möglicherweise muss die Heilung auf mehreren Ebenen erfolgen, nicht nur auf der physischen. In manchen Fällen ist die physische Heilung vielleicht nicht möglich, die emotionale dagegen durchaus. Zum Beispiel, wenn Sie ein Bein abhaben. Denn bekanntlich hat noch niemals jemand irgendeinen Amputierten geheilt. Doch, ein Arzt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und wo sind die Daten? Doch. Mein homöopathischer Arzt. In manchen Fällen ist die physische Heilung vielleicht. Seien Sie offen für den Heilprozess, in welche Richtung er auch immer führen mag. Heilen beinhaltet Lernen, Geduld, Ausrichtung, Entschlossenheit. Vielleicht möchten Sie die Heilenergie der Devas für eine andere Person anrufen, für jemanden, der nicht bewusst mit Devas kommuniziert. Nein, 99. Und vielleicht wollen Sie in dieser Situation ein Heilgebet sprechen, um die Gegenwart von Devas zu beschwören, die auf Heilung spezialisiert sind. Viele Menschen verwenden die ziemlich formelle Anrufung, die Geoffrey Hodgson vor mehr als 60 Jahren von devischen Wesen erhielt und in The Brotherhood of Angels and of Men veröffentlichte. Ja, die werden wir jetzt natürlich als Service hier anbieten. Seid gegrüßt, Devas der Heilkunst. Kommt uns zu Hilfe. Ergießt euer heilendes Leben in diese Person. Ja. Lasst jede Zelle sich neu laden mit Lebenskraft. Gebt jedem Nerv Frieden. Lasst den gequälten Sinn Ruhe finden. Möge die steigende Flut des Lebens jeden Körperteil erglühen lassen, während mittels eurer Heilkraft Seele und Körper wiederhergestellt werden. Hinterlasst hier oder dort einen Wärterengel zum Trost und zum Schutz, bis die Gesundheit wiederkehrt oder das Leben erlischt. Ich glaube, das ist eine damit er alles Übel abwehre und die Rückkehr der Kraft beschleunigen kann oder zum Frieden führen möge, wenn das Leben gelebt ist. Seid gegrüßt, Devas der Heilkunst, kommt uns zu Hilfe und heilt mit uns die Mühen dieser Erde, damit Gott freigesetzt werden kann im Menschen. Schluss für heute. Ich bin kaputt jetzt. Ich bin echt kaputt. Wie lange haben wir jetzt Service gemacht? Man weiß es nicht. 2 Stunden 22 Minuten. Das ist ja furchtbar. 2 Stunden 26 Minuten. Oh, ich habe jetzt auch Hunger. Ja, dann gibt es natürlich heute kein Fundstück. Wir haben ja hier unfassbare Mengen generiert. Das haben wir. Dann solltest du jetzt noch das ausleitende Heilenergie-Musikstück ansagen? Nee, mir fällt gerade keins ein. Mach du erst mal eins. Dann mache ich die nächsten zwei. Nö. Doch. Nein, du setzt ja heute freiwillig aus. Nee, ich setze nicht aus. Ich lasse nur dir den Vortritt. Ich will aber keinen Vortritt. Du bist dran. Oh, Himmel, ja, Gott sagt es nicht. Ja, hatten wir schon was von Hate? Von Hate? Ich glaube nicht. Vielleicht aber auch doch. Ich gucke mal nach. Auf unserer schlauen Lesostunde-Liste. Ja, Claudia hat sich wieder mal nicht vorbereitet und kein gutes Musikstück zubereitet für, zubereitet vor allem. Die guten Hörix. Ich glaube nicht. Ja, dann machen wir Hate heute. Das Lied suche ich mir noch aus. Und versuchen damit die devasischen Heilenergien in euch einzuleiten. Ja, und den ganzen anderen Rotz wieder rauszuspülen, der sich jetzt in euren armen, verpesteten Hirnwindungen niedergeschlagen hat. Ja, Vertix Hörix. Wir danken euch für eure Geduld. Und uns auch. Für unsere Geduld. Oh, ist kalt. Und ich habe Hunger. Ja, um dieses grauenhafte Jammerschauspiel, dem ich für viele Jahre ausgesetzt sein werde, euch wenigstens zu ersparen, beenden wir dieses Trauerspiel jetzt mit einem Gruß und einem Wunsch, dass euch ein charmanter Nachmittag zuteil werden möge. Und beschieden sei. Und tschüss. VIP-Stundenzeit. Wir sind zum VIP-Stunden. Das heißt VIP-Club. Ja, aber es, ja, ich bin jetzt schon, ich bin nicht mehr auf der Höhe jetzt nach der Lesestunde. Mhm. Das hat meine Gehirnwindungen schon relativ hart durchgepustet jetzt. Und du hast natürlich auch ein kleines Problem mit Marihuana. Ist nicht gut. So, also, was ist eine Information aus deinem Privatleben? Ich habe morgen einen Kurs in Biopharmazie. Einen Kuss mit wem? Kurs. Ach, ja. Und du bist morgen schon nicht mehr da. Doch, bin ich. Nicht hier. Nein. Ich bin morgen wieder im hohen Norden und muss am Abend lernen, wie man andere Leute mit Stöcken verdrischt. Ja, ich muss tagsüber lernen, wie man andere Leute mit Medikamenten gesund macht. Das klingt gut. So hat jeder was zu tun. Doch nun ist etwas völlig anderem. Death Metal! Suffering, empire of tears, eyes of suffering.